Peter Wanderer, willkommen zur 22. Episode des Greifenklaue Podcasts, der einzige Podcast, auf den auch Grind stolz wäre. Heute mit Bandle und Greifenklaue. Wir wollen aufs Jahr 2013 zurückblicken und quer durch unsere Filme, Bücher, Rollenspiele, Kampagnen, Kickstarter und so weiter einen Schnitt machen. Ja, genau, wir fangen an mit Filmen und Serien. Filme und Serien. Ja, ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr nicht so viele neue, aktuelle Filme gesehen, aber eine aktuelle Serie, nämlich House of Cards, was ein politisches Drama quasi ist. Ja. Guckst du denn nur das guckst du nur die Neuauflage oder hast du auch das Original dir auch angeguckt? Das Original, was meinst du? Genau? House of Cards ist ja, soweit ich weiß, ein Remake. Ja, das weiß ich nicht genau. Okay, das, also ich gucke das mit Kevin Spacey. Ja, genau. Ich glaube, im Original ist irgendwie ein 80er-Jahre-BBC-Serie oder so. Hatte ich auf System Matters gehört. Ach so. Hey, nee, das wusste ich gar nicht. Auch ganz interessant. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sendung, in der es quasi um den Kongressabgeordneten Frank Underwood geht, gespielt von Spacey. Ja. Am Anfang der Serie wurde gerade eine neue Regierung gewählt, demokratisch. Ja. Also von den Demokraten gestellter Präsident. Und Herr Underwood sollte eigentlich Außenminister werden. Aber da er quasi zu wertvoll im Kongress ist, wird jemand anderes dafür ausgewählt. Das passt dem Frank ganz und gar nicht und setzt halt alles dann durch politische Spielchen seinen quasi Ersatz fertig zu machen, was ihm sogar, glaube ich, schon relativ schnell gelingt. Und schafft es auch durch alle möglichen Tricks irgendwie seine Ziele zu erreichen und sehr, sehr viel Intrigen, sehr, sehr viel, ja, politische Spielchen, die sehr, sehr gut dargestellt sind, vor allem halt durch die sehr, sehr guten Leistungen der Schauspieler. Vor allem die Besonderheit ist halt, dass sehr, sehr oft bei Szenen sich Kevin Spacey der Kamera direkt dann zuwendet und quasi mit dem Zuschauer spricht und dann immer solche Randbemerkungen, warum er quasi jetzt gerade in diese Richtung etwas macht, was seine Intention ist, ja. Und dann ab und zu auch quasi schon sagt, was quasi die Gegenüberseite, wie die reagieren wird. Und wenn dann quasi diese Reaktion noch eintrifft, dann nochmal kurz in die Kamera guckt und einfach so einen bestätigten Blick macht, einfach von wegen, ich hab's euch doch gesagt, so eine Art. Das trägt durchbrechen der vierten Wand. Genau, und das trägt die Serie mit. Also gerade, also man hat nicht das Gefühl, man hat das Gefühl, man begleitet Frank Underwood wirklich. Mhm. Und weitere Besonderheit ist ja auch, dass die Sendung ja nicht beim großen US-Sender lief, sondern direkt über Netflix, was ja ein Streaming-Dienst ist. Ja. Weil die Macher hatten zwar auch mehrere Angebote von den großen Sendern, die aber alle eine Pilotfolge haben wollten. Und Netflix hat halt gemeint, unsere Statistiken zeigen, es gibt bei unseren Zuschauern das Interesse an so einer politischen Sendung, ja, in diese Richtung. Und haben einfach gesagt, okay, was wollt ihr haben? Die Macher haben gesagt, sie wollen 2 Staffeln quasi sicher haben. Netflix hat gesagt, okay. Und hat den Deal quasi eingetütet und hat quasi eigentlich die Katze im Sack gekauft. Hat dann alle Folgen zeitgleich veröffentlicht, der ersten Staffel. Sodass die Interessierten bei Netflix einfach sagen konnten, Staffel kaufen. Ja. Und oder sogar gucken. Und hat damit quasi, glaube ich, die erste eigene Sendung, die sie produziert haben, die auch, glaube ich, sogar relativ viel Preise gewonnen hat. Ja, schon. Ja, so zeigt auf jeden Fall auch den Wandel in der Fernsehwissenschaft. Ja, definitiv. Die letzte Serie gewesen sein, die diesen Weg beschreibt. Ja, was natürlich auch sehr schön ist, dass die Sendung auch in Deutschland auf ProSiebenMax, ein Spartensender von ProSieben, im Original lief sogar. Ja. Am Anfang. Ich glaube, jetzt läuft sie nochmal auf Sat.1 in der Sing. Ganz, ganz später. Ja, zu einer Uhrzeit, wo die Einschaltquoten nicht gut sein werden. In der synchronisierten Fassung. Ja. Aber ich glaube, da verliert die Sendung wieder ein bisschen etwas von ihrem Touch. Mhm. Wie das ab und zu schon mal passieren kann. Ja. Nee, genau, jetzt erinnere ich mich auch, das Original war tatsächlich auch BBC und das ist dann ja quasi auch britische Unterhaus. Ja. Und genau, dann wurde das ja auch entsprechend auf amerikanische Verhältnisse angepasst, aber halt auch wirklich, weil er anderes Rechtssystem und so genau, weiter, das ist ja wurde dann auch einiges geändert. Ja. Also sollen wohl beide Serien sehr gelungen sein. Ja, genau. An Serien habe ich für mich auch eine entdeckt, nämlich The Wire, die in insgesamt 5 Staffeln abgedreht wurde und von mehreren Portalen lange als die beste Serie gekürt wurde. Und ich muss sagen, ja, durchaus zu Recht. Es geht um Baltimore, wie die Polizei dort sozusagen vorgeht gegen Drogenkriminalität. Das ist sozusagen anfangs der Schwerpunkt. Und nun wissen wir alle, wenn wir Tatort oder sonst was gucken, irgendwelche Krimis, dass Polizeiarbeit eben nicht so aussieht. The Wire hat ein Polizeireporter geschrieben, die Serie, und das halt tatsächlich sehr nah am Polizeialltag gemacht. Und der sieht natürlich mit Abhöraktionen, Überwachungsaktionen und so weiter eigentlich sehr langweilig aus. Und das haben sie aber sehr spannend inszeniert, was eben auch dadurch gelingt, dass quasi beide Seiten beleuchtet werden. Also sowohl der Polizeiapparat als auch die Drogengangster werden über eine Staffel, ist immer ungefähr 13 Episoden lang, beobachtet. Und da entwickelt sich dann der Fall und eben auch ganz viele Beziehungen. Und man hat auch einiges Privates dabei, also der Alltag, also Alkoholprobleme bei den Polizisten, bei den Drogendealern oder eben auch Konsumenten. Es wird ein Informant halt auch begleitet, Bubbles und sein Kumpel, wie die sich halt durch den Alltag schlagen, wo die Geld herkriegen, dass sie, weiß ich nicht, mit dem Einkaufswagen irgendwelche Metallreste sammeln und das dann beim Schrotthändler eintauschen oder irgendwelche Hüte verkaufen oder sonst irgendwas, wird halt begleitet. Und jede neue Staffel hat dann ein neues Zentrum. Bei der zweiten Staffel war das dann der Hafen und die Schmuggelei im Hafen. Beim dritten geht es dann um die Politik, beim vierten um die Schulen und bei fünften um die Medien, und immer werden quasi ein paar neue Personen genommen, aber auch die alten weiter begleitet. Zum Beispiel gibt es einen Polizisten, der scheidet aus dem Polizeidienst zwangsweise aus und der taucht dann später als Lehrer an einer der Schulen wieder auf, die dann beobachtet werden. Ja, also insgesamt eine tolle Serie, die insbesondere sich dadurch auszeichnet, dass sie einen durchgängigen roten Faden hat. Ja, also hat mir viel Spaß gemacht. Einen Film habe ich auch noch. Nämlich Gravity war mein Film 2013, noch vor Django, vor Herr der Ringe. Herr der Ringe nicht, vor Hobbit. Also ich fand, es war der erste 3D-Film, der sich als 3D-Film gelohnt hat. Bei Avatar hatte ich nur eine einzige kurze Szene, wo sich für mich 3D bezahlt gemacht hat. Das war relativ weit am Anfang, wo sie mit diesem Raumschiff angekommen sind, das sich ganz weit in die Tiefe erstreckt hat. Und dieses Gefühl, dieses 3D-Gefühl hat man bei Gravity sehr oft. Es geht darum, dass ein Space Shuttle auf Reparaturmission an einem Weltraumteleskop, glaube ich, Hubble war es nicht, aber ist ja auch nicht so wichtig, unterwegs war und da was repariert hat und plötzlich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, durch einen Satellitenunfall, jagen Splitter durchs All und genau auf dieses Space Shuttle zu. Ja, und 2 Astronauten überleben das Unglück, nämlich Sandra Bullock und George Clooney. Und das ist eine, glaube ich, fast 10 Minuten lange Szene, die ohne Schnitt auskommt. Ganz großartig aufgenommen. Man wechselt langsam die Perspektive vom Außenstehenden, der da nur drauf guckt, zur Sichtperspektive von Sandra Bullock, die dann mehr oder minder auch durch den Unfall quasi in Rotation gerät und da abtreibt. Und ja, in dem Moment rotiert halt die ganze Bildachse des Zuschauers mit. Und da muss man sich schon habe ich mich unheimlich in den Kinosessel verkrallt, weil man einfach das Gefühl hat, dass sich alles um einen dreht. Also das ist wirklich ein toller Effekt. Ja, insgesamt geht es dann halt darum, wie sich die beiden versuchen, wieder auf die Erde zu retten, was gar nicht so einfach ist. Klar, es ist ein Film, es herrscht ein gewisses Bedarf an Spannung, also auch da, wo sie sich hinretten, ist wieder Gefahr da. Das würde ich einem Film aber nicht vorwerfen unbedingt. Ja, insgesamt ist er spannend gemacht und ja, eigentlich keine Science Fiction, sondern gut, Space Shuttle ist ja schon wieder außer Dienst gestellt. Also wenn es jetzt wieder welche gäbe, wäre das eigentlich ein Film, wie er heute in ähnlicher Form schon möglich wäre. Gibt also keine oder kaum Science-Fiction-Elemente. Ja, was haben wir noch ausgesucht? Unser Buch 2013. Ja, ich habe mir noch ausgesucht im Rahmen des Greifenklaue Lesezirkels gelesen, Der letzte Caliban von Frank Herbert, der ja unter anderem für Wüstenplanet bekannt sein sollte. Der letzte Caliban ist eine kürzere Geschichte von ihm. Mal gucken, die müsste er 1969 geschrieben haben. Also alles schon ein bisschen älter. Fast knapp 140 Seiten. Ich habe auch irgendeine ältere Heine-Ausgabe mir ertauscht. Da geht es darum, dass ein außerirdisches Wesen, ein Caliban, eben davon bedroht ist, auszusterben und gleichzeitig mit ihm die ganze Galaxie sterben würde. Es gibt dann aber eine eigentlich verurteilte reiche Dame, die sich die dazu verurteilt wurde, empfindet sozusagen Genuss daran, Qualen zu beobachten und ist aber quasi dazu aktiv konditioniert worden, das nicht mehr zu tun. Mit diesem Caliban hat sie jetzt sozusagen einen Ausweg gefunden und versucht den, weil der keine Schmerzen empfinden kann, was ihre Konditionierung angeht. Naja, und darauf basiert halt die Geschichte. Und währenddessen versucht das eine Behörde mit einigen Agenten halt diesen Caliban aufzuspüren und vor allen Dingen dann auch die eigentliche Täterin aufzuspüren. Ja, das Ganze ist sehr wirrt gemacht, sehr fremdartig, auch die ganzen Außerirdischen, die vorkommen, sind teilweise sehr fremdartig, zum Beispiel Tabrisioten, die als Sender arbeiten, also mit denen man mit anderen Welten kommunizieren kann. Die irgendwie werden sie beschrieben, sehen aus wie eine abgebrannte Kiefer. Und auch dieses Büro wird so ganz nebenbei als völlig durchgeknallt beschrieben eigentlich. Ist nämlich eigentlich dazu da, weil die Bürokratie hat der Computer übernommen. Da haben Computer übernommen, die sind aber viel zu effizient und so ist dieses Amt dafür da, der Bürokratie Steine in den Weg zu legen, damit alles seinen Lauf nimmt. Also insgesamt interessantes Buch mit wirklich frischen Ideen, das gefällt mir immer. Ja, hast du auch ein Buch oder wolltest du... Ich habe Game of Thrones endlich angefangen, aber ich bin noch nicht weit genug gekommen, um da großartige Lobeshymnen auszusprechen. Ja. Ich hoffe, es demnächst irgendwann fertig zu kriegen. Ja. Hoffentlich. Ja, ich habe immerhin schon bis Band 4 gelesen. Ich glaube, mit einer ähnlichen Intention wie du, nämlich es erst zu lesen, um es dann zu schauen. Was, glaube ich, immer die bessere Reihenfolge ist. Ja. Ja, die Bücher, mir gefallen sie auch sehr gut. Das wäre auch mein anderer Kandidat für Buch 2013 gewesen. Ja, na gut. Dann kommen wir langsam zum Rollenspielteil. Ja. Nämlich unsere Top 3 Rollenspiele 2013. Was haben wir denn da? Zu Anfang? Ja, fangen wir mal an. Eins der erfolgreichsten Kickstarter in diesem Jahr, oder das im letzten Jahr geendet hat, sagen wir mal so, war ja Fate Core. Ja. Für mich eine, ja, vielleicht die beste Fate-Version derzeit. Beim Kickstarter gab es auch noch relativ nette Settings oder Abenteuerideen, die in diesen Worldbooks dann verarbeitet wurden oder veröffentlicht wurden, die jetzt auch im Dezember als Print-Version endlich angekommen sind. Ja. Wo ich einmal kurz bisher noch reingeschaut habe. Auch das System habe ich bisher noch nicht so intensiv betrachtet, wie ich es gerne hätte, weil einfach die Zeit fehlt. Ja, und ich glaube, Fate ist ein System, was ich lieber mal mit einer Gruppe über mehrere Abende hinweg testen möchte, als in einem One-Shot, weil sonst die Gefahr besteht, glaube ich, das System nur irgendwie ein bisschen oberflächlich zu behandeln, was zum Beispiel beim Ding haben wir ja Maus gerade ausprobiert, wo es auch eher nur relativ oberflächlich ja das System ein bisschen angekratzt wurde teilweise, um einfach mal die ganzen Mechaniken da nochmal etwas tiefer zu betrachten. Und da muss ich gucken, ob ich im nächsten Jahr endlich mal ein paar tapfere Leute finde, die sich bereit erklären, mit mir Fate zu spielen. Für Fate muss man mit Sicherheit tapfer sein, natürlich. Ja, also man muss ja deutlich sagen, in unserer Region gibt es da nicht so viele Leute, die in diese Richtung Interesse haben. Ja. Da gibt es aber auch andere Richtungen, die auch auf wenig Interesse drauf stoßen. Das stimmt. Ich frage auch mal so nach, es gibt ja relativ viele Fate-Versionen, doch viele Fate-Rund-Versionen, also Fate Accelerated, glaube ich. Ja, das, genau, das ist ja, das ist ja nochmal diese, das haben sie ja auch gut gemacht. Fate Core ist, glaube ich, ist ja A5. Ja. Die Fate Accelerated ja auch. Und das, die Accelerated ist ja nochmal eine, nochmal etwas entschlackte Version. Ah, die ist nochmal entschlackt. Ja, das ist ja eine, quasi ein, wenn man so will, nochmal ja, ein Einsteigerwerk fast. Das ist eine sehr, sehr... Ich könnte jetzt vielleicht sagen, das ist der Kern von Fate Core. Ja, aber es ist ja ungefähr so. Ja. Ja. Okay, ich hätte es jetzt genau umgekehrt gedacht, vom Namen her. Also von Fate Core, vom Namen Fate Core her. Ja, Fate Core ist ja quasi das Gesamtpaket. Ja, ja, ja. Und das Accelerator ist ja in der Tat einfach nur dieses... Okay, ja, kann man denn da mit D&D Kernregelwerken und die 20 selbst vergleichen, aber da das sind jetzt auch nur wenige Sachen da. Da ich die Accelerated aber auch nicht habe, dann kann ich derzeit schlecht sagen, wo die großen. Ja, gut, aber es gibt zumindest Fate to Go und Fate Second, Fate Third. Genau, es gibt ja Grundregelwerke. Ja. Genau, und was macht denn jetzt Fate Core sozusagen besser als die anderen? Sie haben ein bisschen die Mechaniken nochmal verändert, dass sie. Ja, also Fate to Go ist ja auch nochmal quasi, würde ich ja fast eher mit der Accelerator-Version irgendwie dann. Weil es auch quasi denselben relativ schnell. Möglichst schlank und schnell, ja. Ja, und sie haben, glaube ich, ein bisschen was bei Fate Con der Stunt-Mechanik geändert, wie man die, wie man die einsetzt, was da passiert, an ein paar anderen Punkten, die das Ganze nochmal ein bisschen streamline irgendwie, würde ich fast sagen. Mhm. Das sind halt so eher kleine Änderungen, glaube ich. Also da muss ich auch gestehen, ich bin kein Fate-Experte. Nicht, dass jetzt vielleicht der geneigte Hörer sagt, oh, das ist ja der große Wurf gewesen. Ich habe als einzige andere Fate-Version, glaube ich, noch sonst, außer Fate2Go, Malmsturm noch im Regal stehen. Von daher kann ich auch zu diesen... Ob das jetzt die starken Änderungen sind, nicht sagen, aber Was natürlich auch schön ist, es wird eine deutsche Version geben. Die beim Uhrwerk Verlag. Vom Uhrwerk Verlag, genau. Von der es derzeit sogar, glaube ich, eine Version zum Angucken gibt, wo man noch bis Anfang Januar jetzt Feedback geben kann zur Übersetzung. Ja. Und auch Malmsturm wird auf Fatecore angepasst als Malmcore. Und auch die zukünftigen Bände, die für Malmsturm erscheinen sollen, werden auch direkt dann sofort nach hinten geschoben, damit sie direkt angepasst auf Fatecore erscheinen. Das ist dann ein sowohl als auch oder dann nur noch mit Fatecore? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nur noch mit Fatecore. Okay. Wobei das wahrscheinlich zu 90% übereinstimmt. Ja, also es ist glaube ich nicht so, es ist auf jeden Fall anpassbar dann, ja. Mhm. Gut, also bei mir auf der Liste steht auf jeden Fall Gamma Slayers. Als Dungeon Slayers Fan habe ich mir natürlich auch Gamma Slayers nicht entgehen lassen, nachdem es dieses Jahr endlich erschienen ist. Sollte ja eigentlich schon 2012 kommen. Es kann erstaunlich viel. Man kann eben nicht nur Endzeit damit spielen, man kann auch relativ leicht irgendwas Shadowrunniges damit spielen, also etwas Cyberpunkiges. Aber auch eine Shadowrun-Version ist ja gar kein Problem, weil man hat ja Dungeon Slayers und kann das selber mit Gamma Slayers kombinieren. Die Regelbasis ist zu 90-95% identisch. Trotzdem gibt es natürlich einige Lösungen, wie eben zum Beispiel, wie ist das mit Cyberware? Wie ist das mit wann man mutiert? Wie viel Strahlung kann mein Charakter ab? Ne? Solche Fragen, damit beschäftigt sich Dungeon Slayers nicht, aber muss sich natürlich Gamma Slayers mit beschäftigen. Das finde ich eigentlich toll, dass sich das so vielseitig benutzen lässt. Also eben von man kann damit sein Gamma World spielen sozusagen. Das war ja auch immer eine klassische Fantasy Science-Fiction-Crossover. Man kann damit eben Cyberpunk spielen, man kann damit Endzeit spielen. Also es ist wirklich unheimlich breit gefächert. Zum Jahresende gab es noch den großen Knaller in Häkchen, nämlich dass auch Gamma Slayers kostenlos im Netz gibt, wie eben Dungeon Slayers auch. Ja, das rundet dann natürlich die Geschichte ab und im Rahmen des Dungeon Slayer Adventskalenders sind auch noch 2-3 weitere Abenteuer dazugekommen, so dass man jetzt wirklich ein ganz rundes Bild auch hat an Abenteuern, die man damit gratis schon bekommt. Und was auch sehr schön ist, man kann auch in Richtung von Zombieslayers natürlich was spielen. Zombies kommen da auch drin vor, sind auch relativ harte Brocken, also auch in die Richtung ließe sich was andenken. Ja. Was steht bei dir als nächstes auf der Liste? Ja, das wäre Dungeon Crawl Classics, was ja schon älter ist und nicht neu in diesem Jahr erschienen ist, im letzten Jahr. Ja. Aber ich finde es quasi von Jahr zu Jahr besser. Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Es ist ja ein einfach sehr, sehr cooles System. Oder sagen wir mal, ein sehr, sehr cooler Retro-Klon ist es ja fast schon nicht mehr. Es ist ja schon ein bisschen mehr gewachsen. Ja, wie ich immer sehr gerne sage, ist es ja quasi OSR Wave 2.0. Ja. Also es macht nicht nur nach, sondern es entwickelt weiter. Es hat auch weiterentwickelt und es hat einfach mit die coolste Optik, finde ich, die man derzeit in diesem Bereich finden kann. Ob es jetzt bei den Abenteuern ist oder auch von der Aufmachung der Grundregelwerke, wo ja jetzt derzeit die dritte Auflage erschienen ist vom Grundregelwerk, auch in einer sehr coolen Slipcover-Edition, bei der Slipcover-Edition sogar nochmal 14 Seiten, ein kleines Heft dabei mit Illustrationen von Frank Mullen. Ach so, ja. Die auch sehr, sehr cool sind. Da hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt, schon allein für das kleine Heft. Ja, gut, man Games fährt jetzt zurzeit eine Politik, dass wenn du bei ihnen was vorbestellst, dass für ganz viele verschiedene Artikel gibt es dann auch so kleine Bonusgimmicks wie ja, in so einem genau, Heft ja. von einem Illustrator. Das haben sie auch schon ein paar Mal gemacht, habe ich ja, gesehen. Das kleine Abenteuer steht auch hinten auf dem Heft drauf, glaube ich, entweder 9,99 Dollar kostet es oder ja. sei mit einer Bestellung. Ja, gerade auch die Abenteuer machen halt auch sehr, sehr viel. Da sind sehr, sehr, also eigentlich von denen, die ich habe, würde ich keins als schlecht bezeichnen. Die sind alle ja. brauchbar. Nicht immer die typischen Dungeon Crawls, sondern auch mal. Das hat sie ja früher durchaus auch ausgezeichnet. Das stand immer auf der Rückseite natürlich drauf. Das sind die guten alten Dungeon Crawls. In Wirklichkeit hat man aber da, wo frühere Dungeon Crawls oft inkonsistent oder nicht überlegt waren oder überlegt erschienen, also wo man dann halt die Spinne neben dem Orklager hatte oder sonst was, kann man natürlich bestimmt auch irgendwie erklären, aber es wurde jedenfalls innerhalb des Moduls nicht getan, haben die DCCs eigentlich schon immer sehr gut designte Dungeons geliefert, die auch so die sich gut erklären ließen, sage ich mal, oder gut in den Hintergrund einfügen ließen. Bei DCC 4.0 gab es da ja mehr Kritik. Ja, da hatten sie, glaube ich, anfangs Probleme, selber mit der Mechanik klarzukommen, da erstmal reinzufinden. Und jetzt, wo sie was Eigenes machen, da merkt man ihn wieder an. Seit der Ausgabe 67 sind ja alles auf genau. DCC, alles auch umgestellt, wirklich. Genau, da merkt man ihn wieder ihr Können an. Also ja, genau. Und das ist, geht halt deutlich, finde ich, auch mehr in diese Wyrd-Richtung. Beziehungsweise Sword and Sorcery. Also dieses Feeling kommt, finde ich, bei Dungeon Crawl Classics noch mehr auf als bei Lamentations of the Flame Princess. Ja, also weil also Lamentations finde ich auch eigentlich großartig, wobei man da natürlich sagen muss, dass gerade die letzten Abenteuer, die erschienen sind, schon oft einfach manchmal ein bisschen too much waren. Irgendwie war da der Punkt, wo man quasi sagen würde, das ist weird in einem, also das ist ja. irgendwie verrückt, irgendwie in einem guten Sinne, wie die ersten Abenteuer, wie der Tower of the Stargazer oder Deathfrost Doom, ja. die teilweise sehr, sehr coole Ideen haben, die ein bisschen mit einem Twist irgendwie verbunden haben. Wenn ich zum Beispiel an diese Spiegel bei Tower of the Stargazer denke, die eine sehr, sehr coole Idee waren, waren in den letzten Abenteuern da durchaus natürlich etwas über die Stränge geschlagen und es wirkte ab und zu so ein bisschen auf Teufel komm raus, ein bisschen anecken, ein bisschen mal über die Stränge schlagen. Mhm. Wo Better Than Any Man wieder einen Schritt, ein großer Schritt wieder in die richtige Richtung war. Fand ich, las sich sehr warhammerig. Kann man durchaus dafür nehmen, ja. Aber wie gesagt, bei DCC gibt es, also da ist ein konstantes Niveau. Manche Abenteuer sind natürlich ein bisschen abgefahrener. Ich glaube, das irgendeines der 70er ist, glaube ich, mit einem Roboter auf einmal, was irgendwie total abgefahren ist. Es gab auch den D&D-Klassiker, wo die, glaube ich, Gnome einen Riesenroboter gestartet haben und da musste man dann auch rein und den erforschen. Also. Ja, das ist abgefahrene Ideen und gerade auch dieses mit den Level 0 Charakteren gefällt mir extrem gut. Mhm. Vor allem die Abenteuer dafür sind richtig schön schwer. Was wir bei unserem Test damals auch durchaus gemerkt haben. Ja, und gucken nie einen Bullen. Eigentlich darf man nichts machen, sonst stirbt man. Aber es ist vermittelt, man hat nicht das Gefühl während des Abenteuers, dass man außer Gefahr ist und das ist egal welche Stufe, sondern dass die Charaktere jederzeit irgendwie ja, sterben können. Ja. Und das macht durchaus auch einen Reiz natürlich aus. Ja, ich finde, also wenn ich das beides so vom Inhaltlichen finde ich die sich teilweise noch sehr ähnlich, vom Hintergrund her, also beide Systeme, aber vom Systemischen her, da würde ich halt Lamentations würde ich schwierig finden, so zu spielen, wie es geschrieben wurde. Es hat unheimlich coole Regelideen, aber ne, dadurch, dass zum Beispiel im Prinzip nur der Schurke Punkte dazu bekommt bei den Fertigkeiten oder als einziger der Krieger an beim Trefferwurf, also ich glaube Trefferwurf bei der Attacke sozusagen dazu gewinnt, beim Taco sozusagen. Das macht das schon schwierig. Es ist halt auf Dauer immer schwieriger, den Charakter irgendwie auch am Leben zu erhalten. Ja, ja, genau. Und DCC hat da entgegen, also da sind alle werden ein bisschen fähiger, sag ich mal. Und du hast halt noch großartige Regelmechaniken dabei, wie zum Beispiel diese Zauberpatzer. Da muss man natürlich auch sagen, wenn man den Umfang der Regelwerke natürlich miteinander vergleicht, ist DCC natürlich, glaube ich, mit fast 460 Seiten etwas umfangreicher als Lamentations of the Flame Princess mit zwei kleinen A5 Hardcovern. Nee, völlig richtig. Aber allein wenn du diese Seite siehst mit den 6 Zauberern während verschiedener Phasen, das ja. Die Seite ist einfach eine Offenbarung. Und das ist halt auch systemisch in DCC umgesetzt. Und wenn ich etwas typisch für Sword and Sorcery finde, ist es genau das. Dass eben Magie gefährlich ist und einen selber verdirbt. Das, was man so typischerweise auch bei Call of Cthulhu hat oder so. Das hast du da wirklich gut umgesetzt. Bei Lamentations, da hast du das ja nicht regelmechanisch sparen kann, sozusagen. Nee. Und was man noch zum Abschluss sagen muss, so DCC, was auch sehr, sehr schön ist, dass natürlich die Fanbindung durch Aktionen, wie zum Beispiel den es natürlich nicht in Europa gab, den Holiday Grabback, den es dieses Jahr leider nur in den USA gab, und aber auch eine durchgängige Aktion wie die Welttournee, die auch international verfügbar ist, einfach sehr, sehr cool ist, gerade weil es natürlich für Leute, die dann sagen, sie leiten ein Abenteuer oder sie leiten mehrere Abenteuer, kleine Goodies gibt. Es gibt, glaube ich, ab 5 gibt es eine Gürtelschnalle, die eigentlich sehr, sehr cool aussieht. Ab 7 gibt es ein T-Shirt und ab 9 gibt es einen Special-Preis, den sie nicht verraten haben. Aber es gibt dann halt auch immer mal wieder, wenn du in bestimmten Monaten etwas leitest, vorher angekündigt, Abenteuer, die nur für diese Welttournee-Crew quasi erhältlich sind, in Print und PDF. Bisher scheint das echt gut zu klappen. Das soll noch wirklich, also ich habe jetzt die 81.5, die werde ich beim Brot und Spiele im Januar leiten. Vielleicht später noch auf dem Ding. Schon mal angeguckt. Das ist ja so ein exklusives Modell und das ist auch wieder ein extrem cooles Modell und ich finde das halt cool und das ist einfach so, schafft man natürlich auch, dass die Leute irgendwie DCC versuchen bekannter zu machen. Ja, genau. Aus, ich denke, einstmals an die RPGA von D&D, dann später bei Pathfinder, die Pathfinder Society, und so war auch jedes größere Rollenspiel natürlich seinen Support, und das Beste ist natürlich, wenn man es schafft, die Leute quasi nicht teuer dafür zu bezahlen, sondern eine Kundenbindung aufzubauen, denen auch was dafür zu geben, aber eben sie davon zu überzeugen, dass sie das sozusagen in ihrem eigenen Interesse selber machen müssen. Das ist, glaube ich, sehr gut. Es gab zum Beispiel, das habe ich mittlerweile auch schon erhalten, da musst du als Internationaler einmal $15 für den Versand bezahlen, kriegst du halt Kugelschreiber, Lesezeichen und so kleinen Krimskrams, den du dann die Spieler halt gleich verteilen sollst. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Idee. Wenn man in den USA wohnt, kriegt man das gleich umsonst zugeschickt. Ja, ja, leider sind die Portokosten ja explodiert. USA, Deutschland explodiert, genau. Von daher kann man verstehen, dass das, ja, nicht das kostenlos geht. Ja, also das ist auch, sehe ich auch nicht jetzt als irgendwie Nachteil an. Ich meine, man kriegt da auch so dann genug Zeug und sie versuchen auch immer irgendwie das relativ günstig irgendwie zu verschicken. Ja, ich erinnere mich noch, vor 3, 4, 5 Jahren habe ich auch Holiday Grabbacks bei Goodman Games gekauft, aber das halt die drei, also aus so D&D 3 Zeiten oder 3-5 Zeiten. Ja, da gab es dann auch massiv Abenteuer von denen für $20 oder $40. Da kam auch mal $20 Porto dazu. Das Problem ist, dass halt wäre es. Das Porto so explodiert ist. Genau. Ich verstehe, dass sie es halt nicht mehr machen können, wollen, wie auch immer. Gut, das nächste Rollenspiel auf meiner Liste wäre Deadlands, Hell on Earth, also Hölle auf Erden. Genau, das einzige von den dreien, was auf meiner Liste steht, wo ich selber mitgearbeitet habe, wo es auch noch keine Beschwerden zum Lektorat gab, also von daher sei das gerne erwähnt. Ja, also für mich ein unheimlich spannendes Rollenspiel. Wir haben also bisher den klassischen Deadlands-Ansatz und der wird sozusagen in die Zukunft verlegt. Und man hat also ein Western-Endzeit-Fantasy-Horror-Szenario mit, was ja einerseits erstmal nach einem riesen Crossover klingt, aber es ist halt doch sehr speziell, der Hintergrund. Und gleichzeitig macht es den aber auch unheimlich interessant. Also wir haben verschiedenste Charakterklassen von normalen Desperados, sage ich mal, bis zu irgendwelchen Technikpriestern. Und ja, die Großstädte wurden ja durch Geisterbomben vernichtet und die Apokalypse ist sozusagen wahr geworden. Die vier apokalyptischen Reiter sind über die Erde einmal drüber gebügelt. Jetzt allerdings verschwunden oder jedenfalls nicht mehr in Amerika aktiv. Ja, und die Helden dieses Systems versuchen sozusagen kleine Leuchtfeuer der Zivilisation zurückzugewinnen oder aufzubauen, wo man sozusagen, wo wieder Recht und Ordnung herrscht und wo nicht irgendwelche fiesen Monster oder Mutanten oder sonst was den Leuten Angst und Schrecken einjagt. Ja, auch von der Illustration gut gelungen. Ja, wir hatten es ja mal zusammen gespielt auch. Ja. Das war schon, das ist auch viel, ist die Übersetzung noch nicht gab, sozusagen. Genau, aber das System ist ja eigentlich fast identisch, glaube ich, mit Deadlands. Es gibt ein paar wenige Änderungen. Genau, aber das Setting ist einfach schon cool. Ja. Also eine der Änderungen, die mir jetzt konkret einfällt, ist, dass man bei Deadlands, glaube ich, nur eine Klasse sozusagen, wenn man größere Monster besiegt, kann man irgendwie so einen Preis einfordern. Also quasi, man kann sich die Klauen von dem Viech schnappen und als Waffenhand benutzen. Das konnte bei Deadlands wohl nur eine Klasse und das können jetzt bei Hell on Earth quasi alle machen. Das war so eine der Sachen. Da gibt es auch so ein paar andere kleinere Änderungen, aber jedenfalls ist es im Prinzip noch das gleiche System. Ja, also wer sich so für so eine Mixtur interessieren könnte, also da kann ich nur einen Blick empfehlen. Würde ich auch unheimlich gerne nochmal eine kleine Kampagne spielen. Das Problem ist, dass ich da auch lieber auf deutsche Abenteuer zurückgreife. Naja, ich denke, dass da früher oder später noch was kommen wird, aber ja, erstmal steht da ja noch der Weltenband aus. Gucken wir mal, wann der kommt. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Wäre wünschenswert. In der Tat. So, ja, das unsere dritte Nominierung ist, glaube ich, eine gemeinsame. Nämlich Star Wars. Richtig, nicht. Ja, darfst du gerne anfangen. Ja, das ist ja in diesem Jahr, wir haben es ja letztes Jahr in unserem Jahresrückblick-Podcast auch schon erwähnt. Damals noch die Beta-Version. Die war quasi der erste Podcast mit dir. Genau, das war, da haben wir auch das System dir ja vorgestellt. Das war, glaube ich, die Ausgabe 15 oder 14. Wenn jemand da nochmal reinhören möchte. Da haben wir das System näher betrachtet. In diesem Jahr ist ja im Juni, Juli das Grundregelwerk endlich erschienen auf Englisch. Kurz nach dem Spiel ist, glaube ich, die Beginnerbox dann endlich erschienen auf Deutsch. Ja, das ist Einsteigerset. Und auch die Beta für Age of Rebellion lief gegen Ende des Jahres durch. Gerade das Grundregelwerk ist von der Aufmachung her echt gelungen und ich würde fast sagen, von der Gestaltung, vom Layout und von der Illustration ist das mit eins der besten Produkte, die ich in den letzten Jahren in der Hand hatte. Wobei man da, also das ist kritisieren auf hohem Niveau, aber die Illustrationen, die gerade bekannte Charaktere irgendwie darstellen, sind nicht so gut gelungen wie die Illustrationen, die halt eher unbekannte Charaktere oder komplett neue, extra geschaffene Charaktere zeigen. Wie gesagt, das Regelsystem haben wir in einem anderen Podcast schon mal vorgestellt. Mittlerweile sind ja auch ist ja ein Abenteuerband schon auf Englisch erschienen, ein Quellenbuch für die Explorer ist erschienen. Zum Free RPG Day 2013 gab es Shadows of a Black Sun als Abenteuer. Ist das das, was übersetzt wurde? Nee, das war übersetzt wurde bisher nur der lange Arm des Hutes. Des Huts. Stimmt, auf Deutsch heißt es ja auch noch Huts. Was ja quasi das Folgeabenteuer für das Einsteiger-Set ist. Das war übersetzt worden. Und das Free RPG Day Abenteuer wurde noch nicht übersetzt. Das soll aber auch noch kommen, wenn irgendwann das Grundregelwerk im nächsten Jahr erscheint oder in diesem Jahr. Wir befinden uns ja schon im Jahr 2014. Ja. Wir nehmen nämlich am Neujahr auf. Angekündigt ist noch das Quellenbuch für die Hired Gun, ein Quellenbuch noch für Corellia und nochmal ein Abenteuerband, die alle samt im ersten Quartal 2014 erscheinen sollen. Ich hoffe, die Heidelbeeren schaffen es, das Grundregelwerk zeitnah jetzt bald zu veröffentlichen, weil sonst habe ich das Gefühl, dass die Pipeline, die quasi dann an Produktveröffentlichungen irgendwie bereits auf Englisch da ist, da kommen ja noch mindestens 4 Quellenbücher zu den weiteren Klassen, schon relativ lang ist. Ja, gut, das ist natürlich schon immer so gewesen, dass der Produktausstoß auf Englisch immer höher war als der. Ich hoffe ja, also bei Warhammer 3 hat es natürlich auch andere Gründe, warum es so schleppend mit der Übersetzung teilweise vorangeht. Ja. Aber es wäre für viele deutsche Fans, glaube ich, ja, wünschenswert, wenn bei Star Wars da auch noch, Age of Rebellion ja auch noch nächstes Jahr erscheint. Und die Beta für Force and Destiny. Geht zur Sache. Da ist einiges noch in der Rückhand. Und wenn man dann überlegt, bei Age of Rebellion werden auch nochmal 6 Quellenbücher wahrscheinlich zu den allein zu den Klassen. Und bei Force and Destiny aufgebaut sein wird. Darüber kann man nur spekulieren derzeit. Wahrscheinlich ähnlich, aber Heidelberger ja relativ klar sagt, dass das Rollenspiel für sie ja mehr oder minder eine Plus-Minus-Null-Aktion ist. Also sie sind selber gerne Rollenspieler, machen das deswegen, weil sie es selber cool finden, aber ich glaube, mit X-Wing verdienen die mehr. Unter der Annahme, dass sie mit Star Wars nichts verdienen, dann verdienen ja sogar quasi millionenfach mehr Geld, aber jedenfalls verdienen sie x-fach mehr Geld, wenn sie sich auf andere Sachen konzentrieren würde. Insofern muss man auch im gewissen Sinn dankbar sein, dass das übersetzt wird. Das sollte man sich auch immer mal ab und an klar machen, wenn man meckert, 20 Euro und ich kann nicht 15 Jahre damit spielen. Ich finde den Preis für die bisherigen erschienenen Sachen, bis auf die Kartendecks für die Spezialisierung, vollkommen okay. Kartendecks, Spezialisierung? Es gab oder es gibt für bisher 3 Klassen. Also sind ja die 3 Klassen wieder. Gibt es Print-on-Demand-Kartendecks, wo du für jedes Talent, für fast jedes Talent, eine Karte bekommst, was unnötig ist wie Fußballs, weil, also im Gegensatz zu Warhammer 3 sind Talente. Also ich habe es nachgezählt einmal, es gibt ja 20 Talente und ich glaube in den Kartendecks sind irgendwie 16 Karten drin, weil bestimmte Talente wie Toughened oder Grit oder Enduring und sonst was sind doppelt. Ja. Und ob ich auf meiner Karte jetzt stehen habe, ich erhalte 2 Wunden mehr, habe ich auf dem Charakterbogen schon notiert. Das lässt sich relativ leicht auf dem Charakterbogen übertragen, im Gegensatz zu Warhammer. Auf der Rückseite des Charakterbogens hast du ja extra diese Tabelle, wo du da eintragen kannst, Talent, auf Seite XYZ und dahinter dir nochmal draufschreiben kannst, einmal pro Session kann ich einen Destiny-Punkt ausgeben, um Aktion X zu machen. Ja. Man muss schon deutlich sagen, es ist wirklich ein gestreamlinedes Warhammer 3. Es gibt Leute, wie ich zum Beispiel die Warhammer 3 durchaus gut finden, aber auch ich sehe, dass das eben nur eine bestimmte Art Spieler anspricht. Und ich glaube, bei Star Wars ist das schon so, dass das wieder allgemein alle oder fast alle anspricht. Ich habe ja Warhammer 3 auch testen können, ja auch beim Glorian. Ja. Es ist okay, aber wenn ich es zum Beispiel jetzt mit der Second Edition Warhammer vergleiche und zeitgleich mit Edge of the Empire, was ja ein ähnliches System, und das andere ist ja quasi die Vorgängerversion, gefällt mir die Vorgängerversion besser und Edge of the Empire auch. Ja, also geht mir nicht so, ich teste ja beide so, also zum Beispiel regelmechanisch muss ich sagen, dass Kämpfe, ja, sie dauern in Warhammer 3, aber sie sind auch wirklich spannend, abwechslungsreich und auch man hat so viele Optionen, das finde ich immer sehr gut. Und das ist bei Warhammer 2 teilweise halt noch nicht gegeben. Das stimmt durchaus. Ist halt relativ klassisches. Das ist eher klassisch, Ansatz, genau. Da kann man ja auch, wir reden eh gleich noch über die Kampagne, aber da kann man ja schon mal sagen, es gibt ja auch noch einen Retro-Klon eigentlich für Warhammer 2, nämlich Zweihänder, der seit 2 Jahren irgendwie in Entwicklung ist, wo man mittlerweile auch die Kampfregeln sind, glaube ich, mittlerweile auch online. Die Charaktererschaffung. Und da bin ich zum Beispiel auch am Überlegen, ob ich unsere gemeinsame Runde dann irgendwann auf Zweihänder nicht umstelle, weil da viele Sachen, die bei Warhammer 2 noch falsch laufen, behoben werden. Zum Beispiel, dass Zwerge irgendwie ab einem bestimmten Punkt einfach ein Panzer sind, der durch die Gegner laufen kann und nicht das läuft wird. Falsch, dann. Das ist eine wenige Sache richtig los, dachte ich. Das wird dann zum Beispiel behoben. Und ist natürlich richtig, dass solche Effekte eben das ganze Spiel aushebeln können. Aber das hat ja mit Edge of the Empire nicht so viel zu tun. Geht so. Ja. Okay, kommen wir mal zurück, denn du gibst jetzt hier auch nochmal die Einsteigerbox. Ich habe sie nämlich neulich. Du hast mir die deutsche gekauft. Ja, ich habe beide. Ach, du hast beide. Ja. Ich habe mir die englische gekauft. Noch besser. Danach habe ich gelesen, das wird übersetzt. Ja. Ich sag mal, wegen aufgrund der Tokens und der Würfel ist das ja alles. Und die Karte, und ich finde gerade die Karte mit dem JT auf der Rückseite ist. Die ist auch super, aber die brauche ich natürlich nicht unbedingt zweimal. Ich wollte sagen, die Würfel und die Tokens, die kann ich ruhig zweimal gebrauchen. Genau, die sind auf jeden Fall auch nützlich. Das Abenteuer, da haben wir damals auch schon mal drüber geredet. Ja. Da war die englische ja schon erschienen im letzten Jahr. Haben wir auch schon vorgestellt. Du hast es noch nicht gespielt? Ich habe es gespielt, doch. Du hast es auch schon gespielt. Ich habe es mittlerweile 3-mal geleitet. Für einen Einstieg, gerade auch wenn man denkt, für Einsteiger wirklich, ist das für mich eins der besseren Abenteuer. Oder eins da auf jeden Fall, dass man einen in die Hand drücken kann, ja, und es erst loslegen kann. Eine Sache, die wirklich mal funktioniert mit echten Einsteigern. Also wo keiner am Tisch sitzen muss, der Rollenspielerfahrung hat. Vor allem gab es auch auf dem Ding, glaube ich, im November von Steff eine Runde, der hier unter der Prämisse lief, die Box verspricht er quasi auspacken und losspielen. Und Steff hat das ja getestet und das hat ja anscheinend auch halbwegs brauchbar funktioniert, so wie ich das von ihm mitbekommen habe. Man soll sie, ja gut, der Vorteil ist, man liest ja tatsächlich erst das Abenteuer und dann das Regelwerk. Genau, ja auch die ganzen Regelmechaniken, die du für dieses Abenteuer brauchst, nochmal an der Seite exakt erklären. Trotzdem würde ich das zweite Heft trotzdem einmal vorher lesen, das ist immer besser. Und wobei da auch bei Brettspielregeln kann ich die ja auch nicht sofort rezipieren, sondern ich muss erst mal lesen und dann drüber nachdenken, so soll es funktionieren. Also, ich finde auch, auch wenn manche Leute in Tandelorn der Meinung sind, dass 48 Seiten Regeln viel zu lang sind für Einsteiger, finde ich, ist das eine. Ja, also ganz ehrlich, wenn 48 Seiten für einen Einsteiger zu lang ist, was soll denn danach spielen? Also wenn er jetzt 3 Seiten als Einsteiger kriegt, also man muss ja natürlich. Nicht jeder wird ein Rollenspiel spielen. Das ist schon, gerade als Spielleiter, denke ich, eine gewisse Belesenheit gehört dazu. Und 48 Seiten. Wie gesagt, die Box macht vieles richtig, macht manche Sachen auch leider falsch. Aber das Grundregelwerk macht wiederum viel mehr richtig. Ja. Das Abenteuer, Einsteiger können es halt sofort spielen und wenn man halt kein Einsteiger mehr ist, es lässt sich relativ leicht auch auf Situationen anpassen. Man darf es eben nicht bei The Book spielen, sondern muss halt ein bisschen offener sein, ergebnisoffen, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Man muss den Spielern, also das Abenteuer ist ja relativ eigentlich linear. Die Spieler gehen von Punkt A nach B und wenn man man kann ja ruhig mit Punkt A anfangen, das habe ich bei allen drei Mal gemacht. Haben deine Spieler den Wasserturm benutzt? Nicht einmal. Genau. Ich war so begeistert vom Wasserturm. Also, ich habe es ja dreimal geleitet mit drei komplett unterschiedlichen Spielergruppen. Und ich habe jedes Mal nach der Kantine habe ich zum Zweig gestellt, okay, was macht ihr? Ja. Und habe sie nicht versucht, in irgendeine Richtung zu lenken. Meine eine Gruppe hat zum Beispiel mit dem einen Druidenhändler, der in einer der Hallen irgendwo ist, haben die relativ lange irgendwie gesprochen. Also quasi mit einem anderen. Ja, weil der war ein Twi'lek und es waren zwei Twi'lek-Damen in der Gruppe. Ja. Und da war dann relativ viel hin und her und sonst was. Die andere Gruppe hat sich irgendwie eher aufs Schleichen gelegt. Die haben, glaube ich, auch gar keine Sturmtruppen. Haben eine Gruppe Sturmtruppen, glaube ich, nur getroffen und die schnell ausgeschaltet. Ja, das war bei uns auch so. Die andere Gruppe, die hat dann einfach ihre Waffen genommen und hat alles in Grund und Boden geschossen. Da gab es, da war auch kein Einsteiger dabei. Ja. Aber man, das Abenteuer kann man, wenn man es einfach laufen lässt und sich nicht so stark daran hält, wie du es schon sagst, kann das auch eine erfahrene Gruppe für ein paar Stunden halten. Und es gibt das Gratis-Abenteuer auch sogar jetzt übersetzt, der Langarm des Hutz, das auch sehr, sehr gut ist, in meinen Augen, weil es verschiedene Aspekte des Spiels und viel darstellt. Ich fühle mich nochmal genötigt, ganz kurz vom Leid des Lektoren zu klagen. In dem Fall, genau, der lange Arm des Hutz. Warum muss das so heißen? Weil Star Wars oder LucasArts diese Begriffe ja weltweit festgelegt hat. Deswegen muss der, darf der eben nicht Hutte heißen, weil man frei wäre, das so zu übersetzen, und muss Hutz heißen. Das ist ja, glaube ich, ähnlich. Heißt nicht bei X-Wing-Miniaturen spielen die Slave One nicht auch Sklave 1? Zum Beispiel, genau. Das ist auch einer der... Ja, da hätte man es halt nicht übersetzen sollen. Ja, aber es auch ist, da steht eben der Begriff. Ja, genau, auch da waren die Vorschriften so, dass es genau. Ja, also war allein, was das für ein Kampf mit Pathfinder zum Beispiel war, da deutsche Begriffe draufschreiben zu dürfen, also statt Campaign-Setting, Kampagnen-Hintergrund oder was da auch immer jetzt draufsteht. Da sagen die erstmal, nö, warum denn? Lass das so. Das ist schon. Um mal kurz noch einen Ausblick bei Star Wars zu geben, zum Abenteuer Beyond the Rim sage ich mal nicht so viel. Das habe ich ordentlich so intensiv gelesen, weil ich unsicher bin, ob das einer aus meiner Gruppe vielleicht leiten möchte. Ja. Aber das Explorer's Horsebook Enter the Unknown habe ich jetzt schon ein paar Tage bei Berlin. Mhm. Da gibt es ja auch im Greifenklau-Blog einmal eine recht detaillierte. Ja, zwei Posts. Genau, einen recht detaillierten Blick einmal in das Buch, wo ich alle Aspekte einmal kurz beschreibe und eigentlich alle Inhalte irgendwie versuche wiederzugeben. Auch damit machen sie eigentlich relativ viel richtig, finde ich. Es gibt natürlich halt immer die Leute, die sagen, ja gut, das ist ja doof, dass sie die Ausrüstung so verteilt über die einzelnen Bücher bringen. Übrigens noch eine super Sache. Ausrüstung wird nicht in Kilogramm oder so gemessen, sondern in, wie heißt das auf Englisch, Encumbrance? Genau. Quasi immer ein Zahlenwert, der für die Sperrigkeit und das Gewicht steht, und jeder Charakter hat so und so viele Punkte frei und kann davon. Der Brawn-Wert plus X, ich glaube plus 2 oder so. Oder 5 plus Brawn ist es so. 5 plus Brawn ist es. Genau. Und das kannst du maximal tragen, ohne Beeinträchtigungen darüber. Fand ich schon bei Limitations of the Flame Princess super. Das ist auch ganz gut. Das negiert so ein bisschen, also was bei. Bei Warhammer 2, weil es mir letztens durch den Kopf gegangen ist, gibt es ja auch solche Traglastregeln, die immer untergehen bei 5 Spielern. Aber bei gerade das letztens, beim vorletzten Abend, als ich darüber nachgedacht habe, auch gedacht habe, ihr habt da irgendwie 20.000 Schwerter mit euch umgeschleppt am Ende. So, Ja gut, so als Beute, das hat man manchmal nicht auf dem Schirm, das stimmt. Ja, das hat, bei Star Wars haben sie es nämlich auch überlegt, haben dann aber das anders gemacht. Das fand ich, weil wir da eine ähnliche Szene hatten, wo sie sich dann anders überlegt hatten, irgendwie das zu machen. Bei Pathfinder, da war neulich echt einer so motiviert, der hat sich komplett dieses Traglastgewicht, ich keine Ahnung, wie viele Stunden Arbeit das ist, aber für den Ertrag, nämlich quasi gar keinen, ist das echt eine Heidenarbeit. Ja, das ist das Problem. Also da hat man, ich glaube, für diese ganzen kleinteiligen Mist, den man hat, wird aber gesagt, kaum ganz neu, unwichtig. Aber gerade für Waffen und auch für die Rüstung, da, da hast du nicht so viel Buchhaltung auf jeden Fall. Richtig. Und du hast relativ einfache, eine mechanische Auswirkung, ohne dass du großartig rechnen musst. 15 mal Stärke und dann so, sondern du hast einfach 5 plus dein Brawn-Wert ist deine maximale Belastbarkeit. Ja. Ja, das gefällt mir auch gut. Ja, okay, Star Wars, genau. Dann schwenken wir doch direkt über zu unseren Kampagnen, die wir spielen. Erstmal haben wir noch die... Sphärenmeister. Genau, der Sphärenmeister war nämlich so freundlich und hat Ende des Jahres einmal die Top 5 seiner Rollenspielverkäufe irgendwie veröffentlicht, die er dann über Facebook nochmal geändert hatte. Zu Top 6. Zu den Top 6, weil bei der ersten Auswertung hat er Dungeon World nämlich getrennt betrachtet zwischen den normalen Regelwerken und der B-Ware, weil bei ihm eine relativ große Anzahl Regelwerke anscheinend leicht beschädigt ankam, die er als B-Ware verkauft hat. Die hat er dann zusammengezählt und da hat sich eine relativ interessante Reihenfolge ergeben. Das erklärt den Erfolg. Ja, fangen wir mal hinten an. Platz 6. 13th Age. Ja, auch ein D&D-artiges Spiel. Ja, von zwei Designern, die einer maßgeblich in der dritten, einer maßgeblich in der vierten Edition aktiv war. Was ja auch nette Ideen beinhalten soll. Ich glaube, gerade im Tunnelon ist der Katsukami, glaube ich, relativ aktiv da an Zusatzmaterial irgendwie zu veröffentlichen. Ja, können. Und auch. Ich hab's bei Polyeda gehört, mir angehört. Also es hat einige interessante Ansätze. Es ist natürlich deutlich erzählerischer. Was daraus folgt, dass mir einige Teile davon auch überhaupt nicht gefallen. Mit denen ich so nicht leben könnte oder anders gesagt, mit denen ich bei D&D keine Probleme hätte, sondern die eigentlich gut finde an D&D. Aber es ist sicherlich für Leute, denen D&D zu viel Taktik ist oder so, durchaus eine gute Alternative. Ja. Einen zweiten Blick wert. Genau, Platz 5, Numenera. Der große Erfolg von Monte Cook. Ja. Da Platz 5, große Kickstarter-Kampagne, die man auch über den Sphärenmeister, glaube ich, mit unterstützen konnte, wo ich mir aber nicht zu 100% sicher bin. Beim höheren Platz ist das definitiv der Fall gewesen. Auch eher, sagen wir mal, erzähllastiger als zum Beispiel D&D auf jeden Fall. Ja. Und da gibt es ja vielleicht im Januar vom Agame auch nochmal eine Schnupperrunde auf dem Ding. Da kann man dann vielleicht danach mehr dazu sagen nochmal. Richtig. Also es macht auf jeden Fall einige Sachen, löst es sehr interessant, sowohl mechanisch als auch vom Hintergrund. Zum Beispiel magische Gegenstände sind eigentlich in Wirklichkeit hochtechnische Gegenstände, deren Herstellung und deren Wissen verloren gegangen ist und die nun sozusagen als Magie erscheinen. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Das Setting ist auch das, was mich, glaube ich, mehr interessiert als die Regelmechanik. Aber da muss ich, wie gesagt, wirklich testen, weil es die Gelegenheit dafür ja auch gibt. Demnächst. Ja, also das ging mir ähnlich. Das Interesse ist auch bei mir doch relativ hoch. Genau. Platz 4 wäre Dungeon World. Das ist schon wieder quasi ein erzähllastiges Spiel. Achso, ich dachte, du wolltest gerade Retro-Klon sagen. Ja, ist es ja auch nicht richtig. Nee, genau. Dann also das ist ja schon was komplett Eigenständiges. Ja. Was ja auf der Apocalypse World Engine quasi aufsetzt. Ja. Also ist ja ein, sagen wir so, ist ein Apocalypse World Hack. War es ja am Anfang, glaube ich, der ein bisschen mehr gewachsen ist. Kann man so sagen. Mechanik nochmal geändert hat. Du hast es ja einmal gespielt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, genau. Ich habe, was deutlich zu loben ist, ist halt, dass es die Klassen wirklich sehr stark voneinander abgrenzt. Die spielen sich wirklich alle sehr eigen. Das fand ich sehr gut gelungen. Ja, genau, es ist natürlich ein erzähllastigeres Spiel. Es bietet aber trotzdem über den Gesamtverlauf hinweg auch mechanische Spannung. Ja, also man kann damit halt, oder das, was ich mit Dungeon World nicht machen würde, ist sozusagen das, was sich jetzt ein rein Dungeon Crawl mit mit viel Taktik, Forschen und so weiter. Also mit viel eben Dungeon Crawl, also eben auch der Erforschungsaspekt. Das ist bei Dungeon World relativ uninteressant. Da würde ich mir lieber einen interessanten Dungeon suchen und quasi bestimmte Orte, die ich dann damit erzählerisch verbinden kann. Also man muss die Abenteuer schon anders aufbauen als klassische Dungeons. Das ist eben, ich kann damit kein Labyrinth Lord Abenteuer so spielen, wie ich es mit Labyrinth Lord spielen würde. Sagen wir es mal so. Ja. Ich kann den Dungeon sicherlich trotzdem irgendwie spielen, aber er wird sich ganz anders anfühlen. Es ist nicht uninteressant, ich würde es auch durchaus noch mal spielen, aber es wäre jetzt nicht mein System, was ich für, sag ich mal, Kampagnen benutzen würde. Aber insgesamt, auf jeden Fall, hat es interessante Ideen. Ja, Platz 3 hatten wir schon. Nämlich Star Wars. Genau. Wobei man nochmal extra erwähnen muss, in dieser Liste sind nur die Grundregelwerke betrachtet. Was natürlich bei den bisherigen Plätzen unwichtig ist, weil bisher eh nur das Grundregelwerk erschienen ist. Und auch nur in einer Sprache. Und auch nur in einer Sprache, genau. Auch bei also auch die Betrachtung insgesamt ist entweder immer nur Deutsch-Englisch, also ist nicht gemischt, und auch immer nur das Grundregelwerk. Und in dem Fall ist auch die Beginnerbox von Star Wars auch aus der Betrachtung mit rausgenommen. Es geht hier nur um das englische Grundregelwerk, wobei da auch anzumerken ist, dass sie das sogar besser verkauft hat als die Einsteigerbox. Beim Sphärenmeister, ja. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Gibt auch immer schon die Amazon-Verkaufszahlen oder die wobei die ja noch ausgewerteten Rankings. Wobei die ja noch abstrakter sind dann im Endeffekt. Richtig. Aber jedenfalls, was man bei Amazon vielleicht noch annehmen kann, nämlich, dass da vom Durchschnitt der Rollenspielheit etwa auch der Durchschnitt einkauft, bis auf ganz wenige Phänomene, die sich da auswirken dürften. Zum Beispiel, dass die Aborea-Box bei Amazon günstiger war als überall anders. Ja. Das kann natürlich dazu führen, dass dieses Rollenspiel dort öfter verkauft wurde. Genau. Jedenfalls beim Sphärenmeister darf man annehmen, dass diese Auswertung nicht mit dem Durchschnitt der Rollenspieler übereinstimmt. Nee, das glaube ich auch nicht. Obwohl man sagen muss, dass das Sphärenmeister es zeigt sicherlich Trends auf, im genau. Sinne von, dass die Leute, die da einkaufen, sind natürlich diejenigen, die sich viel im Internet rumtreiben, die gut informiert sind, die Trends auf dem Englischen aufgreifen. Ja, das ist ja, das muss man ja auch dazu sagen, er hat auch gemeint, wenn er zum Beispiel Savage Worlds Englisch und Deutsch zusammenlegen würde, wäre es auch sehr weit vorne gewesen. Getrennt. Ja. Wiederum nicht. Dadurch ergeben sich natürlich dann noch unterschiedliche Betrachtungen. Es gibt ja durchaus viele Rollenspieler, die, wenn es die Möglichkeit gibt, ein Produkt auch auf Deutsch zu kaufen, eher darauf warten, dass es übersetzt wird. Ich zum Beispiel. Ja, auch bei Star Wars habe ich das sehr, sehr oft gelesen auch, dass viele Leute gesagt haben, sie warten jetzt über, bis die Heidelbeeren die Übersetzung fertig haben, bevor sie die englische Box oder das Grundregelwerk kaufen. Richtig, stellt für mich immer einen Mehrwert dar, da die Bearbeitungszeit oder die Lesezeit, die ich damit habe, wesentlich kürzer ist. Ja, das kann natürlich auch dann natürlich negative Konsequenzen haben, wenn man dann gezwungen ist, eine Mischedition zu machen, weil bestimmte Bücher nicht mehr auf Deutsch erscheinen, weil Lizenz abgelaufen, weil Lizenz zurückgezogen, weil Firma pleite. Das sind aber natürlich keine regelmäßigen Vorfälle, aber es gibt natürlich in der Vergangenheit schon Sachen, wie zum Beispiel auch wieder Warhammer 2, wo quasi mitten in der Hälfte kommt die Lizenz weg war. Kommt sicherlich darauf an, auch in welchem Umfang du ein System bespielst. Ne? Also nehmen wir mal die deutschen Pathfinder-Produkte, die haben jetzt neulich die 100 durchbrochen. Das reicht wahrscheinlich, um 2 Leben damit zu spielen. Ja. Trotzdem gibt es noch 5-mal mehr Produkte auf Englisch. Also ne, das muss man wissen. Reicht einem der Umfang oder nicht, oder wie auch immer. Ein zweiter Platz, für mich überraschend, dass der so weit hoch ist, also so weit oben, weil es, glaube ich, zur Spiel erschienen. Aber bei dem Preis für das Grundregelwerk gibt es auch durchaus einige, die gesagt haben, das nehme ich trotzdem mal mit. Das habe sogar ich gesagt, ich habe es bloß noch nicht gekauft. Genau. Und der geneigte Hörer kennt wahrscheinlich das System, was irgendwie für 1995 rausgehauen wurde, nämlich Shadowrun 5 von Pegasus. Ganz genau. Ja, gab es ja mittlerweile auch einiges von zu hören. Ich meine, sie sagen ja auch ganz klar, in dem Fall war es wieder mal System Matters, die Pegasus interviewt haben. Nee, stimmt gar nicht. Die haben Heiko Gill, also Cthulhu, also auch Pegasus interviewt. Das war dann doch der Polyeder-Podcast. Die haben die Shadowrun-Leute interviewt und die sagen ja ganz klar, sie machen es deswegen auch so günstig, weil zwischen Shadowrun 4 und Shadowrun 5 sind gar nicht so viele Unterschiede. Das heißt, wenn, müssen sie Shadowrun 5 regelrecht in den Markt reindrücken. Ja, und das ist ihnen, glaube ich, ganz gut gelungen. Es haben relativ viele Leute, die wirklich sonst eher gesagt haben, Shadowrun, das will mich nicht zugeschlagen, ich nicht. Ich werde noch, wenn ich mal 20 Euro übrig habe. Ja, da kaufe ich mir lieber für 15 Euro mehr das Deathlands-Regelwerk. Anstatt Shadowrun. Das kann ich natürlich auch nur loben. Also natürlich verstehe ich die Intention, ein Hardcover in Vollfarbe mit 400 plus Seiten für 20 Euro ist natürlich immer ist ein Schnapper, gerade wenn es natürlich auch noch ein Neuwerer ist, aber also ich meine, für mich ist es eh keine Frage, weil ich früher oder später, wenn irgendwie ein deutschsprachiges Regelwerk bei eBay angeboten wird für die Hälfte, kaufe ich das normalerweise auch. Also von daher mache ich bei 20 kommt Euro, der kann ich es auch von vornherein, kommt der Sammler durch. Außerdem recherchiert man ja nochmal was. Oder allein schon die Wertigkeit der Bilder, der Illustration, ja, da kannst du auch schon was rausziehen. Also selbst wenn du es jetzt nicht sofort spielen willst. Aber angenommen, ich will Gamma Slayers spielen. Da kann man sich natürlich ein paar Sachen raus. Kann ich schön Shadowrun ausschneiden. Ja. Gut, ich hab das Shadowrun 4 Regelwerk, von daher. Ja, das habe ich auch zweimal. Ja, ich habe leider auch noch zwei Sourcebooks. Ja. Ich habe, glaube ich, alle deutschen Sourcebooks. Ja, die gab es ja auch zum Schluss relativ günstig. Ich wollte meine dann wieder abschließen und verkaufen, habe gemerkt, sie kosten bei Pegasus nur noch 5 Euro. Ja, ja, richtig. Da ich aber mehr bezahlt habe. Ich habe, glaube ich, 9 bezahlt damals. War der Zeitpunkt zum Verkauf leider verpasst. Ja, wenn ich sie nicht verschenken will, dann behalte ich es lieber. Und Platz 1 haben wir heute auch schon drüber geredet. Fate Core. Ja. Wobei man da natürlich auch erwähnen muss, dass man die Kickstarter-Kampagne über Roland unterstützen konnte. Ich glaube, das war bei Numenera ähnlich, was natürlich auch dazu geführt hat, dass Fate Core da irgendwie so weit vorne ist. Also, aber es ist, für mich war es trotzdem überraschend. Allein die gesamte Reihenfolge. Ja, man hätte, also Star Wars hätte ich vermutlich weiter vorne erwartet. Ja, da muss man halt abwarten, wie sich das deutsche Regelwerk verkauft. Das wird nochmal interessant nächstes Jahr auf jeden Fall. Oder dieses Jahr, auch wie Age of Rebellion ankommt. Da kann ich mir vorstellen, dass es nicht in die Top 6 kommt. Weil die Unterschiede, sagen wir mal, ähnlich sind zu Shadowrun 4 und 5. Eigentlich noch geringer. Ja gut, aber der Hintergrund ist ja ein anderer. Da muss man natürlich sagen, die Prämisse ist ja auch eigentlich eine ganz andere, aber... Ich muss gleich nochmal eine ganz wichtige Sache nachreinigen. Wir haben jetzt gesagt, Shadowrun 4 und 5 sind sich unheimlich ähnlich. Dass das aber, dass da doch große Unterschiede gibt, wird einem im Shadow-Talk... klar gemacht, die sprechen nicht 2 Stunden über die generellen Unterschiede von Shadowrun 4 und 5, um sich dann in Einzelepisoden den speziellen unterschiedlichen Kampf und so weiter zu... also es hat erstaunlich viele Unterschiede und einige Sachen, die vielleicht sogar ganz klug sind, sie jetzt anders gemacht zu haben, war ich doch selber erstaunt. Also nur das einmal erwähnt zu haben. Okay. Ja, das ist, bei Star Wars ist es ja keine neue Edition, sondern ja eigentlich, man sagt ja, wenn jemand sagt, er möchte diese quasi am Rande der Galaxie spielen, diese Kopfgeldjäger und sowas. Dafür ist Edge of the Empire und wer eher sagt, er möchte diese heldenhaften Rebellen spielen, für den ist halt Age of Rebellion gedacht. Jetzt muss ich nochmal fragen, findest du das nicht verdammungswürdig, dass sie einfach zwei Grundregelwerke herausbringen? Also das Problem ist, wenn man das in Gesamtheit betrachtet und sagt, Force and Destiny, was ja wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal eine Beta bekommen wird, da macht es vielleicht Sinn für die Macht, so ein etwas umfangreicheres Werk zu machen, weil die Regeln dafür bisher echt nur angeschnitten wurden. Ja. Age of Rebellion hat halt das Problem, dass es das ungeliebte Mittelkind irgendwie ist. Da es außer ein paar Ausrüstungen und ein paar neuen Talenten und neuen Karrieren und ein paar Rassen nicht wirklich was Neues bringt. Also es gibt zwar eine neue Machtkarriere, die aber irgendwie auch noch auf drei Seiten ist natürlich. Ja. Im Gegensatz zu Force and Destiny, wo dann die Macht nochmal im Detail irgendwie besprochen wird. Man hätte es auch als Force Plus machen können, natürlich. Ja. Ich, um das nochmal meine Frage das zu beantworten, finde das alles andere als verdammenswert. Ich finde das eigentlich sogar gar nicht schlecht. Nämlich, wenn ich erstens, ob das nun als Quellenbuch 60 Euro kostet oder als Grundregelwerk, ist letztlich auch egal. Klar sind ein paar wenige Sachen doppelt drin, wie eben der Regelkern. Wir haben ja trotzdem geänderte Regelelemente, was eben nur dadurch möglich wird, dass es ein Regelbuch ist, wie zum Beispiel diese, wie heißen die Punkte? Duty und Obligation. Ja, zum Beispiel so als ganz kleines Beispiel. Aber man kann halt auch andere Schwerpunkte anders setzen. Ja. Wenn ich Bock drauf habe, dann kaufe ich mir das eine oder das andere oder auch der mal. Fokus ist halt was anderes, ne? Was deine Gruppe will. Ich habe gerade im Fantasy Flight Forum sind sehr, sehr viele, die sagen, die Thematik von Age of the Empire hat die Leute gar nicht angesprochen. Und die haben gleich gesagt, sie warten dann auf das Grundregelwerk Age of Rebellion, weil sie eher Rebellen spielen wollen als den blöden Kopfgeldjäger. Ja. Wobei gerade dieses mit den Kopfgeldjägern für mich das Cooleste aus ist als die Rebellen. Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein. Das ist ja nicht nur am Rande des Imperiums, das ist sozusagen auch noch am Rande der offiziellen Star Wars-Welt so ein bisschen. Also so ein bisschen am Rande der Filme, sage ich mal. Genau, also mit und Age of Rebellion bist du näher am Kanon dran, ja, genau, als mit Age of the Empire. Genau, wenn man so ein bisschen abseits spielt, dann kann man natürlich auch sehr eigene Geschichten machen. Ne? Wenn bei Rebellion muss ich mich ja dann doch, sag ich mal, ein Hähnchen an gewisse Vorgaben halten. Ja, muss es wird sicherlich auch Freiheiten geben, aber... Sag mal, der vorgefertigte Fluff, der im Buch enthalten ist. Also ich würde sagen, selbstverständlich kann auch ich Darth Vader töten, aber dann würdest du eben nicht mit dem Kanon sprechen. Genau. So. Also generell ist es natürlich so, dass das Grundregelwerk kostet $60, wird es ungefähr wieder kosten, kann man so sagen. Und dafür kriegt man wieder 400 vollfarbige Seiten, wovon man mindestens ein Drittel so noch nicht gesehen hat. Und ich denke, letztlich als Quellenbuch hat das auch mindestens $40 gekostet. Und so hat man eben die Wahl. Möchte ich das spielen? Möchte ich das spielen? Möchte ich beides spielen? Ja. Man muss sich ja nur überlegen, sagen wir mal, sie hätten ein wirkliches generisches Star Wars Grundregelwerk gemacht, wo dieser Regelkern drin ist, auf 200 oder weiß ich was Seiten, und hätten dann drei Sourcebooks gemacht für diese Edger, für die Rebellen und für die Macht. Dann bezahlt sie insgesamt vielleicht $20 weniger. Wenn es hochkommt. Ja. Weil man natürlich rechnen musste, dass das Grundregelwerk, was dann trotzdem $50 gekostet hätte, und hätte dann dafür aber jeweils nochmal drei Sourceboxen, je $30, $90 bis 140, bis über 180, wenn du jetzt so kaufst. Aber dafür hast du nochmal im Notfall, gerade bei Age of Rebellion. Außerdem glaube ich, dass immer ein Grundregelwerk bringt ja immer auch, ist ja das Werk, was ja meistens drauf, bringt Schwung ins System. Ich glaube schon, wenn du dann nach 2 Jahren hier das mit der Macht nochmal quasi ganz neu verkaufst, ist das ein ganz anderer Schwung, als wenn das im Quellenbuch ist und sich dann auch keine neue Linie begründet. Ich glaube auch, wenn man gerade die Verkaufszahlen der Beta anguckt, die Beta von Age of the Empire war extrem schon ausverkauft, die 5000 Einheiten. Ja. Die Age of Rebellion konnte man kurz vor Weihnachten immer noch kaufen. Okay. Das zeigt natürlich, da ist das Interesse geringer, weil auch die Regeländerungen, die in der Beta sind, einfach so marginal sind, dass es sich, außer für Fanboys wie mich, nicht lohnt. Aber gerade, wie du schon meinst, das mit der Macht, das wird nochmal da, das wird auf jeden Fall interessant. Das kann auch nochmal dann den neuen Schwung an neue Interessenten dafür bringen. Ja, ich mir auch gut vorstellen. Gut, das war's zu Fate Core. Das war's zur Zwergenmeisterliste. Ja. Dann haben wir noch. Unsere Kampagnen. Unsere Kampagnen, genau. Ja, fangen wir an mit Warhammer 2 vielleicht. Ja, da spielen wir ja der innere Feind und sind da mittlerweile beim Tod auf dem Reich angekommen. Sind da irgendwo in der Mitte so und hangeln uns so langsam durch. Ich leite das Ganze relativ nah an den Büchern. Also man muss dazu sagen, die Kampagne ist ja eine der meist gelobten irgendwie, habe ich das Gefühl, wo man gesagt wird, die ist so super toll. Da muss man dazu sagen, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass da extrem viel Nostalgie mit reinspielt und man immer, was viele nicht betrachten, klar, wenn ich mich als Spielleiter nochmal 20 Stunden hinsetze und das Abenteuer so anpasse, dass es wirklich perfekt ist, dann kann man auch aus Scheiße Gold machen, da kann man auch den Wald ohne Wiederkehr spielen, das ist dann trotzdem ein tolles Abenteuer. Wenn man das spielt, wie es geschrieben wurde, ist es eher mäßig. Da war Bis Tod aus dem Reich definitiv besser als Schatten über Bögenhafen. Aber auch da sind Sachen drin, wo ich einfach beim Lesen nur mit dem Kopf schütteln kann und dann mir denke, wo kommt das denn jetzt her? Ich fand schon bemerkenswert, das war, glaube ich, im ersten Mal diesen Dungeon unter der Stadt, der ohne Dungeon-Karte auskommt. Ja, da muss ich auch sagen, das war auch natürlich mein Fehler, aber das war dann so ein. Es gab, glaube ich, im englischen Buch war nämlich eine Karte drin und da hatte ich mich verlesen. Achso, okay. Das war aber zu irgendwas anderem schon wieder. Ja. Und dann auf einmal zu merken, dass die da auf einmal sagen, ja, dann musst du dir selbst da eine Karte überlegen, wo aber auch dann Sachen wieder im Text vorgegeben waren, ja. Wo ich mir dann gedacht habe, warum, wenn ihr im Text Sachen mir vorgebt, wo die Leute, wo das dann ist, im Osten ist dann das. Dann gebt mir doch einfach eine Karte. Macht's immer schwieriger, ne? Ja, und also. Das, beim Tod aus dem Reich sind ab und zu Dinge, wo ich mir denke, ja, ich habe die Freiheit. Ich kann mir da natürlich Sandbox-artig noch ein paar Sachen da hinsetzen und da hinsetzen. Aber so wie es geschrieben ist, sind sehr, sehr oft ein paar Logikfehler einfach drin. Mhm. Also, da geht man hat ja auch oft Sachen, über die sich, also es ist ja nicht jetzt bei Warhammer 2 speziell so, sondern allgemein so. Oft Sachen, wo sich Spieler Gedanken drüber machen, wo sich weder der Spielleiter noch der Autor jemals Gedanken zugemacht haben. Das ist ja von der spontanen. Da haben wir bei Warhammer auch das perfekte Beispiel gehabt. In der ersten Sitzung, da haben wir das Mistaken Identity ja gespielt, das ja. Prä-Abenteuer zur Kampagne. Mhm. Und da gab es ja die Szene quasi, wo Mutanten die Kutsche überfallen haben. Ja. Beziehungsweise eure Kutsche, die der Spieler auf die andere Kutsche getroffen ist, die wo gerade die Mutanten und die eine Spielerin, die danach, wo auch immer, nicht mehr Teil unserer Kampagne war, nachdem ich gemeint habe, die dann gefragt hat, was machen denn die Pferde von uns? Im Buch stand dazu was, aber da sie sich mit Pferden auskannte, hat sie das als relativ unschlüssig aufgenommen, warum die Pferde so reagieren, wie sie quasi in dem Abenteuer reagieren. Und dadurch, das ist natürlich schon wieder natürlich ein Fall von Spezialwissen, den vielleicht auch ein Autor, also... Ja, ja ich meine, dass vielleicht ein Bär in freier Natur oder ein Wildschwein in freier Natur, auch ich bin schon nachts auf eine Wildschweinrotte gestoßen, sie hat mich nicht zerrissen. Wo sie mindestens Herausforderungsgrad 3 war. Naja, jedenfalls, na klar, ist was anderes, als wenn ich das hier in der Realität erlebe, als wenn das bei Pathfinder oder sonst wo passiert, da oder bei Dungeons Lairs oder was weiß ich wo. Da geht es natürlich nicht darum, mal Wildschweine zu sehen, was durchaus aufregend sein kann, sondern da geht es natürlich irgendwie darum, herausfordernde Momente zu erschaffen. Und da kann das natürlich passieren, dass das Wildschwein überraschend auf einen losgeht oder auch der Bär. Natürlich kann er sich trotzdem natürlich verhalten. Man kann versuchen, ihn zu umgehen oder sonst irgendwas. Aber jedenfalls, wenn ein gewisses Risiko nicht da wäre, dann wäre es ja langweilig. Also wir sagen, auch wenn sich... Wenn man immer drüber nachdenken müsste, wie feilt sich denn jetzt ein Pferd? Meine Güte, ey. Ja, das bei Kingmaker reitet meine Gruppe dauernd ständig mit Pferden hin und her und ja. Am Nachtlager und wenn jetzt ständig... ja, das ist gut. Neulich hat der Werwolf, eine Werwolfgruppe eins zersäbelt. Aber jedenfalls, man kann da eigentlich ständig drauf eingehen, ne? Ja, das andere Problem, also ich mag ja Warhammer 2 wirklich sehr, sehr gerne, aber man merkt, dass gerade die Skalierung von der Schwierigkeit für die Gruppe, ja. Wie man quasi Gefahren darstellt, das ist sehr, sehr unverhältnismäßig. Wenn ich bestimmte Gegner, die wir in der letzten Zeit da irgendwie, die ich euch entgegengeworfen habe, wie die Goblins oder die Untoten und Skaven, die vorkamen, die Zwerge, denen war das alles scheißegal. Also die Zwerge zu verletzen ist nicht nur extrem schwer, sondern für bestimmte Gegnergruppen fast unmöglich. Ich war auch schon immer relativ stark verletzt. Also ich habe das Gefühl, bei Warhammer hast du... Und wenn ich dann sehe, die anderen Charaktere, die gerade die menschlichen, wir haben ja sonst noch Menschen eigentlich, okay, ja. Also da hat teilweise ein, also da reichen auch geringere Treffer, um die schon im Bedrängnis zu bringen. Mhm. Weil einfach der Widerstandsbonus von den Zwergen schon relativ hoch ist und dann natürlich die beiden auch noch, ihr beide euch noch platt tragt mittlerweile oder Kette. Ja. Nee, da hast du recht, dass das ist dadurch, dass wir jetzt eine vernünftige Rüstung haben, macht es das wesentlich schwieriger. Und ihr seid erst in der und ihr seid nur in der zweiten Karriere. Ja. Und gerade auch der Fall zwischen euren Werten, die ja glaube ich schon mittlerweile in den 50ern irgendwo sind bei Kampfgeschick. 54, ja. Ich glaube, bei Simons Charakter ist das ähnlich. Zu den vorgeschlagenen fertigen NPCs, da kann ich teilweise nur über Masse kommen. Ich wollte gerade sagen, genau, Masse macht bei Warhammer viel aus, dadurch, dass die Anzahl der Verteidigungen eben begrenzt sind. Das ist aber wiederum, also auf Dauer irgendwie... ja, da ist das System einfach, ja... Also ich kann euch auch nicht immer so einen Meistermagier entgegenstellen oder einen weiß ich was, weil also... Ja, das ist so ähnlich. Das Problem gibt es zum Beispiel auch bei Pathfinder, dass sie in offiziellen Abenteuern sehr oft, entweder nehmen sie Einzelgegner oder sie nehmen homogene, also mehr Gegner, aber immer in homogenen Gruppen. Und dadurch macht Begegnung immer relativ einfach. Also ich habe jetzt mir für Kingmaker angewöhnt, da kann ich das auch die Anzahl locker verdreifachen und die kloppen die trotzdem kaputt, ohne Probleme. Das ist aber das Problem mit einem Einzelgegner, wenn ich einen starken Einzelgegner habe, entweder hat er so eine schlechte Initiative, dass er erst nachrücklich dran ist, dann kommt er eh nicht ran, dann ist er tot. Ja. Weil die Zwerge handeln ja, weil sie eh wenig Agilität haben, relativ spät. Und wenn die treffen und dann mit Pech noch eine 10 würfeln, dann, also ich meine, ja, zwei Treffer von dir, die gut sind, das sind dann 26 Schaden mit Pech. Ja. Wobei man ja anmerken muss, ich habe jetzt bei Warhammer 2 keinen Slayer oder irgendeinen Krieger, sondern es ist ein Bandit. Bandit, der jetzt wahrscheinlich eine relativ normale Karriere und die Werte waren jetzt ja auch nicht so. Nee, aber ich gerade. Ich habe 10% gesteigert, ich habe also mit 44% angefangen. Ja, aber das ist. Wie hatten wir das denn ausgewürfelt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Zwerge starten. Waren immer 30 mit plus 2 W10 irgendwie, ne? 20, oder ich glaube, bei Zwerge ist Kampfgeschick 30 plus, ja. Ja. Also ist es noch relativ im Rahmen. Beziehungsweise ich glaube, du hattest, oder ich glaube auch 20, aber du hast, glaube ich, noch irgendwie ein Talent, das dir nochmal plus 5 bringt. Irgendwie sowas war das auch noch. Auch möglich, ja. Aber das ist halt, also das ist ein bisschen schwierig. Gerade wenn ich überlege, die Kampagne geht aber noch über 3 Bände, dann die Skalierung der Schwierigkeit irgendwie da noch zu gewährleisten, wird irgendwann sehr schwierig. Weil gerade die Tiermenschen, wenn ich die angucke, oder auch die Goblins. Also. Ja, genau, das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, das löst Warhammer 3 durchaus besser. Du kannst halt kleine Gegner zu Gruppen zusammenfassen, genau, dadurch werden sie halt stärker und herausfordernder. Du hast zwar auch dieses Problem mit, dass Zwerge relativ hohe Widerstandswerte haben. Gut, da spiele ich halt den Slayer, der keine Rüstung hat. Dadurch kommt immer mal was durch. Also sprich, auch da gibt es das Problem, dass der, ich glaube, Eisenbrecher heißen die dann halt hochgerüstet sind. Da hast du natürlich Schwierigkeiten, überhaupt durchzukommen. Auf der anderen Seite gibt es ja noch Effekte, wie was extrem cool ist, sind diese Chaos-Karten und so. Das darüber war kannst leider nicht eh so, wenn jemand irgendwie getroffen wird, dass er dann einen Stress trotzdem bekommt. Ja, genau, Stress, wie also sowas, was ja eben diese Chaoskarten, also Wahnsinn auslöst, genau. Ja, aber das ist ja dann trotzdem eine Möglichkeit, die Spieler irgendwie unter Druck zu setzen. Richtig, genau. Also ja, und das fehlt hier ja auch. Warhammer 2 erinnert mich unheimlich stark an, Achtung, DSA, und zwar an diese Attacke-Parade-Abläufe, weil die waren bei DSA aber auch sehr ähnlich, dass du hast Attacke repariert. Du hast bei Warhammer halt zusätzlich noch einen Effekt, dass du dann nicht parieren kannst. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das bei DSA war. Ja, bei Warhammer hast du dann die Möglichkeit, entweder du hast ein Schild oder ein Dolch in der Nebenhand und kannst ja dann entweder einmal über Kampfgeschick blocken. Ja, wenn du die Fertigkeit hast, kannst du noch einmal versuchen auszuweichen. und danach ist Ende. Also quasi würde der dritte Gegner, wenn er seine Kampfprobe schafft, was sehr, sehr unrealistisch ist, weil manche Gegner mal die nur 25 Kampfprozent haben. Ich meine gerade, das war bei dieser aber tatsächlich auch so, du hast ja auch nur eine Parade. Ja, das, also, das ist bei der ersten Edition aber ähnlich. Ja genau, aber das ist eigentlich schlecht. Ne? Du hast einen Angriffswert von, sagen wir mal, 50% und den Wert, sagen wir mal, zu 50% der Gegner auch noch ab. Das heißt, nur jeder vierte Schlag hat einen Effekt und das macht Würfel natürlich lange. Er hat mal überlegt, weil in Tandalorn gab es quasi vom Admin von Boba Fett die Frage, Star Wars System, quasi von Edge of the Empire mit anderen Settings. Da hatte ich ja auch mal überlegt, wie kann man das mit Warhammer machen? Bin da ein bisschen weg von, hab gesagt, okay, guck ich mir an, allgemein Fantasy her. Und das würde zum Beispiel auch wunderbar funktionieren. Da hast du auch, wenn du den Pool nehmen würdest, dann musst du da einfach nur sagen, okay, ist eine vergleichende Probe. Dann hast du quasi das Kampfgeschick deines Gegners mit in deinem Angriff mit drin. Mhm. Weil so ist es, glaube ich, derzeit die Schwierigkeit 2. Was irgendwie zu einer Erfolgswahrscheinlichkeit, selbst für einen Deppen, der irgendwie 3 Punkte Brawn hat und 1 Punkt irgendwie in Melee, hätte eine Erfolgswahrscheinlichkeit von irgendwie 65%, was dazu führen würde, dass das System sehr, sehr tödlich ist, was dazu aber führt, dass Kämpfe sehr, sehr kurz sind. Mhm. Weil die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass du getroffen wirst, sehr, sehr hoch ist, wenn man das so vergleicht. Bei Tödlichkeit, ach genau, das meiste endet ja erstmal Bewusstlosigkeit. Ne? Ja. Ich glaube, bei achso, das war übrigens noch eine Kritik hier am Einsteiger. Box, da kann man nicht sterben. Kann das sein? Ja, also es ist halt immer die Frage, wie man das möchte. Ich glaube auch in der Grundregel ist es so, du kriegst ja immer Crits. Genau. Und für jeden Crit gehst du auf der Crit-Tabelle immer weiter höher. Genau, also mit dem plus 10%. Genau, wenn du zu viele Crits gefressen hast, kannst du einfach mit dem nächsten Crit umgeschossen werden. Ja. Da gab es noch Waffen, die auch schon von vornherein Crit-Bonus bringen. Genau, und sowas. Aber so mit Wunden unter Null bist du eigentlich eher quasi bewusstlos. Ja. Du kannst es aber natürlich sagen, wenn es quasi passt, dann bist du halt tot. Du kannst es auch so spielen, bin ich der Meinung. Also, das ist halt die Frage, wie möchtest du es auslegen? Ja. Ich würde das fast so auslegen, Wunde 0 und du bist tot. Ist uns nur aufgefallen beim. Ja, jetzt darf, also ich glaube, weil die Crit-Tabelle auch nicht so weit geht zum Beispiel. Ja, genau. Die geht nur bis 100. Das war der Grund wahrscheinlich, genau. Klar, sie müssen ja auch entkomplizieren, aber das hat halt die lustige Konsequenz, dass man im Prinzip nicht in dem Abenteuer nicht sterben kann, wenn man Raw spielt sozusagen. Ja. Naja, genau, also jedenfalls würde ich sagen, es muss ja nicht unbedingt zu hoher Tödlichkeit, sondern es kann ja auch eben zu Bewusstlosigkeit. Also genau. Wenn man vergleicht D&D Classic und Pathfinder, dann hat, klar, fällt man bei beiden schnell um, aber Pathfinder hat halt ein sehr hohes Sicherheitspolster, ja, wo du halt bewusstlos bist. Ja, vom Regelsystem, also ich war der Meinung, dass mir Warhammer zweimal besser gefallen hat, aber die Begeisterung nimmt irgendwie ein bisschen ab, weil halt, also diese Skalierung der Schwierigkeit, gerade wenn man eine Gruppe von 5 Spielern hat, wenn man alle da sind, ja, dafür eine entsprechende Gefahr irgendwie zu bauen, dass nicht immer nur ein Einzelner irgendwie in Gefahr gerät, wie es derzeit immer ist. Das trifft ja auch nur durch Glück, wenn ich mal eine 10 würfle, sonst passiert da ja auch nicht sehr viel, weil ja, die meisten Gegner, Kampfgeschick 40, ja, schwierig mit der Wahrscheinlichkeit. Man heilt auch relativ schnell wieder, ne? Ja, weil, was auch nicht jede Gruppe hat, das muss man ja dazu sagen, weil wir, glaube ich, mindestens die Priesterin hat heilen, ja, und ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar noch einer das hat. Das hat nicht jede Gruppe. Ja. Ohne das ist das System natürlich wesentlich schwieriger, weil du die Wunden wesentlich länger mit dir rumschleppst. Ich habe mir gerade überlegt, das ist ja zum Beispiel beim Hackmaster so, da ist ja die Heilung richtig, richtig schwer geworden. Das heißt, da hast du von Wunden auch lange was. Ja. Das erhöht natürlich die Gefährlichkeit auch. Okay, das ist dann durch die Heilmagierin dann quasi so umgangen, wie das vielleicht gar nicht standardmäßig vorgesehen ist. Ja, dann muss ich mir was überlegen, wie ich euch das ein bisschen, das Leben ein bisschen schwieriger mache. Gut. Ja, okay. Kommen wir doch mal zu deinen Kampagnen erstmal, was du in diesem Jahr so alles. So, genau, ja, ich kann gar nicht alle nennen, aber ich will zumindest mir 3 weitere nochmal rauspicken. Zum einen Warhammer 3, genau, wir spielen alle 2 Wochen, immer abends, zurzeit Freitagabend, 3-4 Stunden. Und das Beste ist, es wird immer mitgeschnitten und ist ja jetzt seit neuestem auch zu hören als Warhammer. weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast. Ich habe mir die erste Episode, was eigentlich, glaube ich, die zweite Sitzung ist, ja, schon runtergeladen, aber ich habe sie noch nicht angehört. Jawohl. Ja, gut. Ja, bei ersten, ich kann empfehlen, den Regelteil würde ich überspringen. Das war ein bisschen unglücklich, dass der noch vorweg gelassen wurde. Ja, also jedenfalls aufgrund der Spielzeit von etwa 3 Stunden ist man natürlich also jedenfalls kürzer als die meisten anderen Kampagnen, die ich spiele von der Spielzeit her. Ja, ist ja, immer, ja, durch das Mikrofon. Man spielt auch konzentrierter. Also ich finde es von der Ausbeute her gar nicht schlecht. Also, und ja gut, bei Warhammer 3 hat man natürlich das Problem, wenn ein Kampf kommt, dann dauert er auch. Es ist ja kein Problem, solange er zum Beispiel herausfordernd ist und ja, also man nicht muss, langweilig gestaltet. Ja, also gut, wir haben 3 Spieler oder ja, wir haben zurzeit haben wir, würde ich sagen, 3 Spieler am Tisch, die gerne kämpfen, wenn er eben herausfordernd ist. Würde ich mich selber auch zuzählen. Und wir haben einen relativen Neuling, der vom Warhammer Tabletop kommt und der da auch viel Spaß drin hat. Also solange die richtigen Leute da am Tisch sitzen, dann ist ja ein langer Kampf kein Problem. Ja, und wenn der Zuhörer dem zugeneigt ist, das wird sich ja zeigen im Laufe der Folgen, weil wir spielen ja schon immerhin seit mehr als einem Jahr. Das heißt, es dürfte schon rund 30 Episoden minus ein paar verloren da geben. Und das heißt, Glorian alias Florian wird die Podcasts erstmal wöchentlich so lange rausfeuern, bis wir dann in den 2-wöchentlichen Rhythmus sozusagen abschwenken. Ja, neulich hatten wir gerade noch den Super Warhammer-Tag, da haben wir gleich 4 Sachen hintereinander aufgenommen. Also da kann man natürlich auch mal ein bisschen weiter und konsistenter und zusammenhängender spielen. Also das macht natürlich auch Spaß. Ja, inhaltlich, gut, darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel verraten. Jedenfalls hat sich das Ganze mittlerweile zu einer Zwergengruppe gewandelt. Das heißt 3 Zwerge und 1 Magier. Statt 4 Zwerge und 1 Hund. Wir sind jetzt gerade nach Karak Askaras aufgebrochen, wo auch einige der Zwerge heimisch sind. Und davor haben wir in Urbas Van, heißt es, glaube ich, oder Urbas War, also dem Handelstor zu Karak Askaras, wo noch Menschen hin dürfen, ein Zwischenabenteuer gehabt. Und das war interessanterweise ein umgewandeltes DSA-Abenteuer und es hat alle Vorurteile, die ich gegen DSA-Abenteuer habe, erfüllt. Und wir sind schon wieder beim DSA-Abenteuer. Richtig. Ja. Aber es war tatsächlich sehr auffällig. Ich sag nur mal Detektivplot, was ja an sich schon mal okay ist. Aber das Motiv hatten wir sehr schnell raus, fanden es aber so abstrus, dass wir dem nicht. Wir sind dem zwar nachgegangen, aber haben das so als so, ja, es könnte zwar so sein, aber eigentlich unwahrscheinlich. Eigentlich muss es Täter geben, die ein wesentlich deutlicheres Tatmotiv haben, die einen Nutzen von dieser Tat haben, möchte ich mal so sagen. Ja, also der Nutzen dieser Tat war so überschaubar, dass wir doch irgendjemanden gesucht haben, der einen tatsächlichen Nutzen daraus ziehen kann. Naja, und dann ist das aber anscheinend auch im Abenteuer so gewollt, weil die Abenteuer sollen ja eigentlich denn dieses Karak Ass, dieses Urbas Van, verlassen durch einen. Also die Mine ist quasi geschlossen oder der Bau ist geschlossen und du kannst es nur noch unterirdisch verlassen durch Tunnel, die schon längst gesperrt wurden. Naja, das haben wir dann auch gemacht und auch dieser Dungeon, der dahinter ist, ist linear. Du hast mal nach rechts oder links eine Abzweigung, wo es dann aber eingestürzt. Ne? Also das ist echt unglaublich. Man kann ja wenigstens irgendwo mal 2 oder 3 Wege als Alternative machen im Dungeon. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Dann passiert am einen das oder am anderen das. Aber das gibt es da nicht. Also, naja, und insofern, und dann stößt du quasi vor der Burg auf den ultimativen Beweis und hast das Abenteuer gelöst. Also, eigentlich war es ziemlich dämlich von uns. Wir hätten, wenn es, wie es, naja, ich sage jetzt nicht wie für DSA-Abenteuer üblich, aber. Naja, also wir hätten eigentlich auch quasi überhaupt nicht uns um irgendwas kümmern müssen, gleich da raus und schon hätten wir das Abenteuer gelöst gehabt. Also wir haben bestimmt 2 oder 3 Sessions ermittelt, die so gar nicht nötig gewesen wären. Das finde ich dann halt schon bisschen schade. Ja, hat aber viel Spaß gemacht. Florian hat es auch gut geleitet. Ja, und du wirst es auch demnächst zu hören geben. Okay, erstmal in deine Kampagne noch. Ja, ich spiele außer Warhammer noch. Meine einzige andere wirklich regelmäßige Runde ist Hahnmaster, die wir alle 2 Wochen spielen. Ja. Wo wir. Auch wochentags? Ja, immer donnerstags. Unter ähnlicher Prämisse wie wir, also? Ja, immer so 3 Stunden, wenn es gut läuft. Wobei man auch sagen muss, dass unsere Runde durchaus nicht den Vorurteilen von Hahnmaster entspricht. Der Sense of Wonder ist relativ hoch bei uns. Was auch daran liegt, dass ich einen Magier spiele und wir derzeit eigentlich seit bestimmt das letzte halbe Jahr bei den Zwergen verbracht haben. Ja. Von Hahn. Das ist extrem interessant, extrem auch gut geleitet von unserem Spielleiter. Und dass da immer wieder sehr, sehr coole Sachen gibt, die durchaus zeigen, dass Hahnmaster mehr ist als so eine Rittersimulation, wie es manchmal irgendwie. Trockene Mittelalter so. Ja. Also es bietet, wenn man sich damit beschäftigen möchte, wesentlich mehr, als man zuerst vermutet. Da das Magiesystem ist, gefällt mir wunderbar. Aber auch, dass es natürlich dieses Übernatürliche hat, auch für die Charaktere eher das Gefühl, dass es natürlich über das Verständnis ein bisschen hinausgeht. Und nicht wie bei anderen Spielen, wo es dann einfach so, ja, es gibt Magie und ja. Sondern schon ein bisschen, zumindest für die anderen Charaktere, etwas anderes ist als der Alltag irgendwie. Und das ist durchaus interessant. Auch interessant zu sehen, wie andere darauf reagieren. Bei den Zwergen ist das natürlich nicht so akut. Aber auch da gibt es sehr, sehr interessante Begegnungen. In welcher Form spielt ihr da Abenteuer? Sind die in sich geschlossen oder das ist halbes Jahr bei den Zwergen? Also wir haben ursprünglich war es halt so, dass der Grund, wo wir zu den Zwergen sind, das war glaube ich Anfang des Jahres, es war halt, dass wir unterwegs waren in mein Heimatdorf, weil dort von unserem einen ehemaligen Mitspieler, der einen Ritter gespielt hat, wo man also noch quasi dieses eher klassische Hahnmaster-Bild irgendwie gehabt hat, waren wir dann unterwegs, weil da die Frau, die er quasi umworben hat, herkommt. Da sind wir auf einen Karawanenüberfall gestoßen, den wir relativ mäßig erfolgreich nicht verhindert haben. Der Ritter wurde schwer verletzt, sein Knappe wurde schwer verletzt, alle anderen sind geflohen. Und ja, durch Magie konnte ich die beiden irgendwie retten, aber die Karawane wurde halt abgeschlachtet. Im Nachhinein hatte das aber zur Folge, dass uns dieser Karawanenüberfall zu Lasten gelegt wurde und wir wurden gesucht. Wir haben uns dann versteckt in dem Heimatdorf meines Charakters und haben festgestellt, dass die auch quasi uns unterstützen würden. Und da haben wir halt den Plan geschmiedet, irgendwie erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen, sind gen Osten in die Gebirge gereist zu den Zwergen nach Azamir. Das war eine relativ lange, beschwerliche Reise, kurz vor dem Wintereinbruch quasi. Und jetzt haben wir im Winter quasi ein Abenteuer dort gespielt, wo einer der Charaktere hat eine schwarze Klinge gefunden, was ein Symbol oder zu einem der dunklen Götter bei Hahn gehört. Und hatte dadurch Visionen erhalten von einem Ort im Osten, von einer Höhle, die wir dann später auch entdeckt haben, wo quasi ein übernatürliches Phänomen zu finden war. Es gibt quasi ja, 3 Rassen bei Hahn. Es gibt die Menschen, es gibt die Zwerge und die Elfen. Ja. Wobei gerade die ersten, also die Zwerge und die Elfen, sehr, sehr zurückgezogen leben. Es gibt bei den Zwergen noch eine Stadt im Osten und die Elfen leben in ihrem Wald im Süden. Ja. Und die beiden verstehen sich auch nicht mehr. Und davor gab es noch die Erdmeister, quasi die hatten Wissen, dass auch die Zwerge und auch die Elfen nicht, selbst in der ganzen Zeit, in der sie bereits auf dieser Welt sind, nicht verstehen konnten. Selbst die Zwerge haben davon, glaube ich, nur einen Bruchteil irgendwie verstanden. Und es gibt die Göttersteine. Und die Göttersteine sind quasi sowas, wie man, wenn man will, wie Portale. Die keine feste Verbindung zu einem bestimmten anderen Punkt haben, sondern zu allen anderen Göttersteinen, die verteilt sind auf der Welt und auf anderen Welten. Aber um zu einem anderen Götterstein zu reisen, muss man den Bestimmungsort kennen. Also quasi deine Gedankenkraft, denkst an den Ort, wo du hin möchtest und kommst da raus. Wenn du einfach so in den Götterstein gehst, kommst du halt mit Pech irgendwo raus. Besonderheit ist aber halt, es gibt auch Göttersteine anscheinend unter Wasser, aber dieser Götterstein schützt dich quasi. Wenn du also an einem Ort rauskommst, der für dich eher feindlich wäre, also Wasser, dann würdest du halt trinken. Schützt dich der Götterstein so, dass du nicht stirbst. Ja. In der unmittelbaren Umgebung halt. Ja, haben wir einen Götterstein gefunden, der aber künstlich geschaffen wurde. Mhm. Also es gibt quasi noch solche Barasi-Phänomene, sind natürliche Phänomene, die quasi Punkt A und Punkt B verbinden. Also die wirklich so ein, sagen wir mal, Mini-Wurmloch irgendwie darstellen. Und selbst die Zwerge konnten nicht feststellen, wie es möglich war, so etwas zu erbauen. Und wir haben dann halt festgestellt, dass vor 169 Jahren 13 Zwerge im Auftrag eines Magiers diesen Ort gebaut haben. Und der Magier danach in dieses Portal gegangen ist. Dieser Ort ist dann quasi so geschützt, dass die Zwerge ihn nicht finden konnten mehr. Und jetzt 169 Jahre später ist er quasi wieder freigekommen. Und da hat sich dann unsere letzte Abenteuerrichtung irgendwie da, irgendwie dieses Mysterium irgendwie aufzudecken, darum halt gedreht. Und da gab es dann halt ganz nette immer Nebeneffekte. Zum Beispiel sind wilde, einmal so Barbarenvölker, einmal durch dieses Portal gekommen, 6 Stück. Ja. Von einem anderen Götterstein durch Zufall halt, also Zufall in Klammern, und letztlich wurde einer von denen, von diesem Magier, quasi in Besitz genommen, also der Körper. Und im Endeffekt, wenn man das in das große Bild irgendwie einreiht, scheint es so, als ob der Gott Morgoth, also einer der dunklen Götter für Mord und halt, ja, solche Sachen, da seine Finger anscheinend im Spiel hatte. Und das ist halt eine ganz interessante Verknüpfung des ganzen, ja, Mikrokosmos von Hahnmaster irgendwie in diesem Abenteuer gewesen. Und jetzt sind wir gerade dabei, erstmal quasi die Zeit danach, was wir jetzt im Winter haben, wir geguckt, was wir da gemacht haben. Ja, und hoffentlich geht es jetzt Anfang Januar sogar weiter. Jawohl. Gut, ja, gucken wir mal auf meine nächste Kampagne. Ich spiele ja vielleicht bekanntlich noch Schlangenschädel. Jedenfalls ergab es sich so, dass der Spielleiter ein Studium angefangen hat. Auch wenn nicht mehr ganz so jung, kann das ja trotzdem passieren. Und von daher das Leiten aussetzen musste. Und stattdessen hat dann Riven Kadaverkrone geleitet. Den ersten Teil haben wir angespielt und auch schon durch. Eine schöne Pathfinder Kampagne bzw. Abenteuerfahrt, der auch auf Deutsch erhältlich ist, mit deutlich mehr Horrorbezug, Cthulhu-Bezug. Man könnte es vielleicht, würde sehr gut nach Ravenloft auch passen. Ja, ein gemeinsamer Bekannter von den Charakteren, ein Professor, ist gestorben und man reist sozusagen zur Testamentsvollstreckung und stellt dann fest, dass der Professor noch einen letzten Wunsch hatte und ja, im Laufe dessen auch, dass er auf nicht ganz natürlichem Wege aus dem Leben geschieden ist, und was ein Abenteurer sein will, geht dem natürlich nach. Ja, allzu viel mehr will ich vielleicht nicht spoilern. Es gibt wieder ein paar interessante Kampagnenelemente im Sinne von, oder Kampagnenregeln im Sinne von, wie vertraut oder wie sehr vertraut einem die Bevölkerung? Schafft man es da, Vertrauen aufzubauen oder nicht? Oder zu welchen Bibliotheken hat man Zugang und kann da bestimmte Sachen nachforschen? Also ja, da ist also auch sehr viel mit Forschen und Beziehungen knüpfen. Wobei dann Pathfinder nicht unüblich, das Ganze dann auch einen größeren Dungeon beinhaltet, der aber ebenfalls, wo es ganz klug ist, vorher nachzuforschen, was einem da so begegnen wird, wenn man dadurch sich das Leben deutlich leichter macht dann. Ja, also der Auftakt hat uns gut gefallen. Wir werden ihn demnächst abschließen und dann wechseln wir wieder zurück zu Schlangenschädel und dann wieder Kadaverkrone weiterzuspielen. Im Wechsel quasi. Ja, genau. Du hast noch Star Wars auf deiner Liste? Ja, genau. Star Wars hatten relativ wenig Termine da im letzten Jahr. Wir haben das Abenteuer aus dem Einsteiger-Set einmal gespielt, inklusive des Folgeabenteuers, und haben jetzt ein selbstgeschriebenes Abenteuer von einem anderen Mitglied der Gruppe angefangen. Ja. Genau, wichtig noch zu betonen oder zu sagen ist, dass ihr da wechselt, in Wechseln. Genau, ich habe angefangen zu leiten und wir machen das so, dass wir dann immer abwechseln mit dem Leiten. Spielt eigentlich jetzt komplett hier das neue System, oder? Ja. Das war ja anfangs auch noch nicht ganz sicher. Genau, das war einfach das, was die Gruppe am meisten will, und dann haben wir das einfach genommen. Ja. Was ja auch meine Präferenz auch irgendwie war, natürlich, aber ich habe ja gesagt, bin da offen. Wir haben jetzt auch noch einen neuen Spieler aufgenommen, den Jubilator aus dem Tunnelorn. Der ist bei uns eingestiegen noch und hoffe, dass wir im nächsten Jahr ein paar mehr Termine zustande kriegen. Das wäre... Jawohl, da spielt er aber hauptsächlich am Wochenende. Ja, eigentlich ist geplant, am Wochenende zu spielen, aber gefühlt haben wir die letzten 5 Termine eigentlich nur unter der Woche gespielt. So wie bei Warhammer 2 quasi. Ja, das hat eine ähnliche Terminproblematik wie Warhammer. Ja. Sogar noch ein bisschen schwieriger, eigentlich. Jawohl. Ja, ich habe auch noch eine letzte Kampagne, zu der ich was sagen will. Ich spiele ja neben dem bisher genannten auch noch Rise of the Robots. Es gibt auch noch eine Kampagne, die ich leite, nämlich Kingmaker alias Königsmacher. Auch komplett auf Deutsch erschienen. Und zum Jahresende haben wir noch 2 Termine gehabt und ich habe es tatsächlich geschafft, den ersten Band durchzukriegen, mehr oder minder. Das mehr oder minder bezieht sich darauf, dass ja eigentlich eine größere Sandbox ist. Und wie das so üblich ist, kann das natürlich sein, dass sie auf Elemente des ersten Teils zurückkommen. Anhand der Post-its in dem Buch sieht man, glaube ich, schon sehr gut, dass das schon vielfach bearbeitet wurde. Ja, also Kingmaker, eigentlich eine sehr interessante Sandbox-artige Kampagne, in dessen Verlauf die oder einer der Spieler zum König eines Landes werden könnte. Drücken wir es mal so aus. Ja, kommt einfach zum ersten Teil, der, wie gesagt, durchgespielt wurde. Da ist die Prämisse, dass die Spieler südlich von Brivoy die Raupenlande erforschen sollen. Quasi ein wildes Land, was niemandem so richtig gehört. Es gilt, den sogenannten grünen Gürtel zu erkunden und kartografisch dazu zu verzeichnen, so zu kartografieren und außerdem von Banditen zu befreien. Im Laufe des Abenteuers erhalten die Charaktere verschiedene kleinere Questen. Da wurde von den Banditen ein Ring geklaut, den sie wiederfinden sollen, oder ein der Wachposten, der Anführer des Wachposten sucht einen ehemaligen seiner Soldaten, der ihm was geklaut hat und von dem er glaubt, dass er sich den Banditen angeschlossen hat. Oder ein schwer verletzter Jäger will das Wildschwein haben, was ihn verletzt hat. Ja, oder es gibt auch größere Aufträge, die dann wieder von Brivoy selbst kommen, beziehungsweise von den sogenannten Schwertjunkern zum Beispiel, dass man die Kobolde befrieden soll. Und das kann natürlich dadurch geschehen, dass man sie ausrottet, klassisch. Oder man kann sie sich natürlich auch zu Verbündeten machen. Das hat meine Gruppe auch geschafft. Es gibt da einen interessanten Konflikt im Koboldstamm zwischen dem Schamanen und dem Anführer. Ja, und da können die Charaktere einiges an Nutzen draus ziehen, drücke ich es mal so etwas allgemeiner aus, um da niemandem was vorwegzunehmen. Es gilt quasi, Hex für Hex zu erforschen. Und gleichzeitig hat man ja schon bestimmte Aufträge, weiß, in welche Richtung die sind und kann denen nachgehen. Ja, und Band 2 beginnt dann damit, dass man die Erlaubnis erhält, ein Reich zu gründen. Ja, und dann gilt es halt, verschiedene Posten zu besetzen. Dazu gibt es dann auch ein ganz eigenes System für die, für die Städte auch, aber auch für das Reich. Ja, da fuchsen wir uns gerade ein, sozusagen. Das ist klar. Das ist jetzt gerade geschehen. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe jetzt gerade die abschließenden Bände komplett bestellt, so dass sie doch nochmal alle in einem Schwung lesen kann und da vielleicht schon mal, was man glaube ich sehr gut machen kann, halt Verbindungen zu den späteren Teilen zu spoilern, dass man schon mal mehr Andeutungen schafft und so und mehr Verbindungen schafft. Ja, gut. Ja, das ging weg. Also gefällt mir auch unheimlich gut bisher. Das waren unsere Kampagnen und dann haben wir noch einen letzten Punkt, nämlich die Kickstarter des Jahres oder die Kickstarts des Jahres. Mhm. Du hast da gleich mehrere am Start oder einen? Oder? Ich habe bei mehreren mitgemacht auf jeden Fall. Im letzten Jahr vor allem zwei Lamentations of the Flame Princess Kickstarter. Einmal Better Than Any Man habe ich mitgemacht und auch für das Spielleiterbuch habe ich mitgemacht. Ich habe aber auch Spiel Robert Redshirt, der gerade aktuell sogar noch läuft, für den Gratis-Rollenspieltag 2014 auf Start Next habe ich da mitgemacht. Da habe ich auch noch vor mitzumachen, allerdings wahrscheinlich nur mit 5 oder 10 Euro. Was heißt nur, reicht auch hin. Ja, Fate Core lief ja im Januar aus. Dann habe ich noch Steam Noir Revolution, ein Kartenspiel, was ich leider bisher immer noch nicht testen konnte. Ja. Was natürlich extrem schade ist. Und Kleine Helden habe ich auch noch unterstützt. Jawohl. Das war's, glaube ich. Genau. Davon ab, dass ich auf alle Kickstarter von 2012 auch noch warte. Ja, stimmt. Da hätte ich auch fast, noch einen. Fast. Ja, das wird ein Kickstarter 2014 wahrscheinlich. Hoffentlich. Gut, ich war deutlich nicht so aktiv. Habe beim Kickstart zum oder beim Start Next, wie auch immer, mitgemacht zum Hörspiel Die letzte Instanz, ein Steampunk-Hörspiel von Marco Ansing. Und ja, das hat er hat das auch unter anderem bei den Blutschwertern beworben, also bei Aktion Abenteuer heißt es ja mittlerweile. Und das hat eigentlich recht früh mein Interesse geweckt. Und einer meiner geschätzten Sprecher, die ich sehr gerne höre, war auch dabei. Den Namen gerade nicht parat, aber ja, jedenfalls dachte ich mir, da kann man wenig falsch machen. Für 15, es ging eigentlich um ein Live-Hörspiel. Die haben das also live aufgeführt in einem Theater und mit der Unterstützung der Gruppe Drachenflug, heißt sie, glaube ich. Also auch mit einiges an Musik und so weiter. Ja, und genau, und da gab es eine Live-Version von dem Hörspiel für 15 Euro zu Kickstartern. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Ja, das Hörspiel hat mir gut gefallen. Ist ein schönes Flair kommt auf. Die Sprecher sind sehr gut. Es ist, geht in Richtung eines Kammerstücks, weil es sind quasi 4 Gäste an Bord eines Zeppelins. Eines neuen Zeppelins werden quasi in den Fokus gestellt. Also es gibt auch nur diese 4 Gäste. Und die merken, dass sie alle aus einem Grund eingeladen wurden. Und werden alle ein wenig gegeneinander aufgehetzt, sagen wir es mal so. Ja, insgesamt ist das Hörspiel auf jeden Fall gelungen. Hat auch ein durchaus überraschendes Ende. Und ja, also die 15 Euro haben sich gelohnt, wobei man sagen muss, vielleicht haben sie auch nicht gelohnt, weil jetzt gibt es das Hörspiel für 10 Euro. Also das ist ja bei mehreren Kickstart- und Start-Next-Sachen so, dass die manchmal hinterher auch günstiger sind. Aber ja gut, da habe ich echt gerne mitgemacht. Aber genau, wer ein schönes Hörspiel haben will für 10 Euro, das kann man auch durchaus noch empfehlen. Ja. Sind wir durch, würde ich sagen. Sind wir durch, genau. Dann würde ich sagen, wünschen wir erstmal ein frohes neues Jahr. Jetzt schon. Und einen guten Start in 2014, dass da mindestens genauso viele aufregende Sachen passieren. Ja. Ja, und wünschen euch auch in diesem Jahr viel Spaß, uns zu hören. Bis dann. Bis dann.